Legende kehrt zurück. Radio 100. Nur heute und nur für diesen Tag. Auf UKW 88,4 oder im Internet unter radio100.de. Radio 100. Guten Morgen. Ich wollte eigentlich noch gar nicht reden. Mein Name ist Volker Heise. Ich tue es jetzt trotzdem. Und wir fahren jetzt einfach mal zur Begrüßung ein Stück Radiogeschichte ab. Ein Stück Radiogeschichte. Ich glaube, das kann ich so sagen, meine Damen. Die sitzen ja auch noch mit mir im Studio. Ich verrate noch nicht zu viel. Wir spielen jetzt erstmal ein Stück Radiogeschichte ab, bitte. Okay. Hier ist einfach zu viel Chaos im Moment. Wir haben uns falsch verabredet. Ich dachte, die Kolleginnen an den Reglern spielen den Jingle ab. Jetzt muss ich das tun. Das mache ich jetzt einfach. Also hier ist das Stück Radiogeschichte. Wir brauchen Hightech, wir brauchen gute Kultur, wir brauchen Highlights. Was wir nicht brauchen, sind diese Kakela am Rand. Fantastic. The best thing that Berlin has to offer. Man interessiert sich für unsere Sendungen übrigens schon im Ausland. Die kulturpolitische Aufgabe, wie ich sie sehe, ist, dass wir Flächengewinner haben. Das ist kriminell, ne? Das würde ich mir ganz klar verbieten. Ja, also ich weiß die Vorzüge, die Metropole mir zu bieten hat, zu schätzen. Ja, guten Morgen, herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zum ersten Kunstrausch seit 26 Jahren, seit dem 28. Februar 1991. Das war ein Donnerstag, um genau zu sein. Heute vor 26 Jahren wurde auch der erste Golfkrieg beendet. Seit 6 Uhr morgens schwiegen die Kampfhandlungen. Und was das miteinander zu tun hat, der Golfkrieg und Radio 100, darüber wird es in den nächsten 3 Stunden gehen. An den Reglerinnen sitzt die Kollegin Susi Werli. Hallo Susi, die hat auch schon damals, schön, dass du wieder dabei bist. Sie hat auch schon damals an den Reglerinnen gesessen und ich freue mich auf die Sendung. Kick them out! MC5, Kick Out the Jams. Mit diesem Lied hat alles begonnen am 3. März 1987, vor 30 Jahren, damals, als das Wünschen noch geholfen hat, war das das erste Lied, was gespielt wurde. Aber bevor wir hier zu sehr in Sentimentalitäten versinken, müssen wir erstmal wissen, wohin wir versinken. Und ich bin auch nicht allein im Studio, das ist ganz im Gegenteil der Fall. Die Expertinnen. Richtig, die Expertinnen. Ich freue mich in unserem gläsernen Studio hier im Columbia Theater. Sie können übrigens auch vorbeikommen und uns einfach zugucken, wie wir hier vor uns hin moderieren. Ich begrüße hier wirklich sehr, sehr liebe Kolleginnen. Das sind alles Expertinnen in unserer Sache, in Sache Radio 100. Alles Radio 100 Veteraninnen. Nicht? Zum Teil haben wir uns seit 26 Jahren nicht gesehen. Heute Morgen sind viele Tränen geflossen. Tränen der Rührung, des Wiedererkennens. Auch schöne Erinnerungen wurden ausgetauscht. Ich begrüße hier im Studio Annette Schäfer. Hallo Annette. Kerstin Stolt, hallo Kerstin, hallo. Dorothee Hankenberg, hallo und Anke Dewicke. Hallo. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Hi. Ich schlage mal vor, wir machen eine kleine Zeitreise, ja, nämlich viele Hörerinnen und Hörer werden sich kaum noch erinnern können, wie das war damals, 1987, als alles begann mit MC5, was das hieß, Radio machen. Vielleicht könnt ihr mal kurz sagen, was es damals noch nicht gab, was heute selbstverständlich ist, also für unsere jüngeren Zuhörer und Hörerinnen. Wer will anfangen? Anke? Ja, ich finde es ja toll, dass wir hier so schön zusammensitzen, weil mittlerweile könnten wir ja auch Radio so machen, dass man über eine App zugeschaltet ist, ne, dass man sich gar nicht mehr so in die Augen schaut. Ja. Und damals war es eben so schön, dass wir immer zu den Pressevorführungen gegangen sind fürs Kino. Ne, das war toll, wir waren auch stolz wie Oscar da hinzugehen. Ja. Hinterher haben wir schön darüber diskutiert, Kaffee getrunken und alles. Und was ist heute? Heute kriege ich einen Link zugeschickt. Ne, ich muss mich schöner? Ja, war früher, okay. Aber lass uns dann nachher drüber reden. Also das erste Ding, was es nicht gibt, ist das Internet. Damals, ja? Also für alle, die das sich gar nicht mehr vorstellen können, es gab das Internet noch nicht. Oder nur ein bisschen, Annette, es sagst gab du. Keine Smartphones, es gab Smartphones. Keine Handys. Ich hatte zu Hause einen Anrufbeantworter, das war schon State of the Art, der lief mit Kassetten. Auf Kassette. Genau, und diese Kassetten habe ich auch manchmal benutzt, um den Kunstrausch mitzuschneiden. Ja, noch ein paar Dinge. Ja, es gab die Schreibmaschine natürlich. Die Schreibmaschine. Die Schreibmaschine, wir haben da drauf rumgehackt. Das war immer sehr laut, wenn man da gerade getippt hat. Ja, ja. Und es musste auch das richtige Papier drin sein. Ja, ich fand es auch interessant. Ich hatte zum Beispiel eine Schreibmaschine, die funktionierte mit Thermopapier, ja, und die konnte 3000 Zeichen speichern. 3000, das war damals ein echter Hammer, ja. Kerstin, fällt dir was ein, was es damals nicht gab, was es heute gibt? Außer dem Internet. Ja, Smartphones, oder? Ja, das gehört für mich alles zusammen. Also die ganze elektronische Geschichte, so Digitalisierung. Netz, das Netz. Ja, was es damals auch gab, war Gegenöffentlichkeit. Du meinst jetzt, uns? Jetzt guckt ihr mich an, ja. Also ich meine, das haben wir groß auf unsere Fahnen geschrieben, gegen Öffentlichkeit. Stimmt, da war was. Ja, ne? Und das war eigentlich so, dass wir gesagt haben, alle anderen lügen, wir haben die Wahrheit, oder? War doch auch so, oder? Ja, also ja, wir wussten immer, welche Filme die besten sind, in welches Theater man zu gehen hat und so weiter. Ja, wir waren die coolsten schlicht und einfach. Ja, ja, wo wir waren, da war es. Ja, ja, aber waren wir linke Pegida oder waren wir Avantgarde? Avantgarde natürlich. Also ihr würdet den Vorwurf, wir wären linke Pegida gewesen, würdet ihr von euch weisen. Pegida gab es doch noch gar nicht. Ja, na klar, aber vielleicht waren wir ja die Vorläufer davon, auf der linken Seite. Aber wir waren ja keine Massenbewegung, wir waren ja was ganz Kleines, wir waren ja wenige. Ja. Das hat uns irgendwie ausgezeichnet. Wir waren das gallische Dorf. Ach, jetzt hört mal auf. Ich fange gleich an zu heulen, ja. Also ich würde sagen, über die Frage linke Pegida oder Medienavantgarde, da reden wir gleich mal mit einem Experten, einer, der von außen kommt und das vielleicht besser beurteilen kann, als wir mit unseren, ich sag mal, eingeschränkten Sichtweisen. Ist das okay, wenn ich das so sage? Eingeschränkte Sichtweise ist okay, ja. We'll be right back. stone and tell me why. If I yell at night, there's a reply of blue silence. The screen is no comfort, I can't speak my sentence. They blew the lights at heaven's gate, and I don't know why. But if I work all day, they're crossing their fingers, they pay the truth makers. The balance sheet is breaking up the sky. So I'm caught at the junction, still waiting for medicine. The sweat of my brow keeps on feeding the engine. Hope the crumbs in my pocket can keep me for another night. And if the blue sky mining company won't come to my rescue, if the sugar refining company won't save me, who's gonna save me? Who's gonna save me? Who's gonna save me? But if I work all day on the blue sky mine, there'll be food on the table tonight. And if I walk up and down, Radio 100 zurück im Äther seit 26 Jahren zum ersten Mal. Sie hören den Kunstrausch. Mein Name ist Volker Heise. Ich sitze hier zusammen mit einer Reihe von Kolleginnen. Und wir hatten eben gerade die Frage aufgeworfen, waren wir sozusagen die linke Pegida damals? So, wir hatten uns auf die Vorfahnen geschrieben, gegen Öffentlichkeit zu machen. Oder ganz im Gegenteil, waren wir Medienavantgarde? Diese Frage können wir halt nicht alleine beantworten. Dafür sind wir zu sehr darin involviert selber. Und deshalb haben wir uns Hilfe von außen geholt. Wir haben einen Profi, einen knallharten Wissenschaftler. Und ich begrüße Kai Knör. Hallo. Hallo. Hallo, guten Morgen. Vom Institut für die Künste und die Medien in Potsdam. Habe ich das hier richtig gemacht? Das stimmt, ja. Ja? Da draußen ist es sehr laut, muss ich mal sagen. Man kann kaum hier sein eigenes Wort verstehen. Vielleicht, wenn die Kollegen draußen etwas ruhiger werden können. Vielen Dank. Bevor wir zur Kernfrage kommen, nämlich Radio 100, linke Pegida oder Avantgarde, vielleicht mal ein kurzer Überblick. Wie sah die Medienlandschaft 1987 aus, bevor wir an den Start kamen? Genau, also ich muss ganz kurz vorausschicken, ich bin wirklich derjenige, der hier mit gar nichts zeitgenössisch zu tun hat. Ich bin 38 und komme aus Hessen, das heißt, ich bin also wirklich neutral. Sie sind nennen. Draußen, ne? Und Sie müssen mal eben die Mikrofone anders einstellen. So, machen wir weiter. Die Medienlandschaft 1987 war natürlich gekennzeichnet durch eine ziemliche Übersichtlichkeit im Vergleich zu heute. Mhm. Es gab sowohl politisch wie auch medial relativ klare Blöcke und Monopole. Ja. Und insofern war auch der Begriff der Gegenöffentlichkeit klar zu definieren. Nämlich alles, was nicht im öffentlich-rechtlichen bzw. in der Presselandschaft zu Hören und Sehen war. Ja, es gibt sozusagen, Sie meinen, es gab sozusagen Machtblöcke, ne? Also Machtblöcke, sage ich jetzt mal ZDF, ARD. Wir müssen noch ein bisschen hier rumfummeln irgendwie, was für Aufregung sorgt, aber wir kriegen das schon hin. Okay, also es gibt sozusagen Machtblöcke, gab es 1987, dazu gehört ARD, ZDF, dazu gehören Axel Springer, die FAZ und die ganzen Medienhäuser, die heute nicht mehr so eine große Rolle spielen, richtig? Ja, aus den Medienhäusern sind ja teilweise Medienkonzerne geworden, also da gab es ja eben auch Konzentrationsprozesse und das hat ja auch letztlich den Berliner Radiomarkt dann an den 90er Jahren bestimmt. Mhm. In Berlin war die Sache halt ein bisschen anders, wie fast in allen Bereichen. Also Berlin war eben ein Sonderfall im Gegensatz zu diesem Westdeutschland, in dem die Pressekonzerne sich aufgemacht haben in den 80er Jahren, Privatradio und Fernsehen zu machen. Gab es in Berlin eben nur Springer und den Tagesspiegel und es gab eben wenig andere Akteure. Ja. Und das ist wahrscheinlich die historische Chance gewesen, auch für Radio 100 reinzukommen durch das Votum des damaligen Kabelrats. Ja, und was waren wir dann? Ich meine, außer uns gab es ja noch ein paar andere. Also ich erinnere nur daran, wir haben die ersten Monate haben wir mit 100,6, die ja eher, ich sag mal, vorsichtig formuliert, konservativ waren. Ja, und wir beide haben ja zusammen auf einer Welle gesendet. Was waren wir dann? Dann waren wir in so einer Art Feigenbart, waren wir die linken Deppen, die für umsonst gearbeitet haben. Also, was waren wir? Das ist ganz besonders angesichts hier der vielen Kolleginnen, die hier sitzen, sehr schwer zu sagen. Also ich würde mal sagen, der Historiker braucht ja sowieso einen gewissen Abstand. Ne? Ja. Wir haben jetzt die Chance, das als Medienhistoriker auch zu untersuchen, sobald die Sachen im Archiv sind, im Robert-Havemann-Archiv. Das ist eine ganz tolle Chance, weil dieses Radio natürlich sehr, sehr besonders war. Also ich würde auf jeden Fall von einer Avantgarde sprechen, auch deshalb, weil ja sehr viele Medienmacher in Anführungszeichen was geworden sind, nämlich in die öffentlich-rechtlichen Medien gegangen zum Beispiel oder eben auch andere Multiplikatoren geworden sind. Also diese Rede von einem Ausbildungsradio, die stimmt und die ist gleichzeitig auch eine Unterbewertung, weil es eben tatsächlich auch mit einem professionellen Anspruch gestartet ist. Es war ja das erste Privatradio, es war eben nicht offener Kanal in dem Sinne, sondern es war Privatradio und sollte eben auch letztlich irgendwie ökonomisch erfolgreich sein. Ja, das war vielleicht ein bisschen, da müssen wir später auch nochmal drüber reden, lange unser Problem. Nicht? Auf der einen Seite wollten wir gegen Öffentlichkeiten, wir waren links und auf der anderen Seite wollten wir Werbung. Ich erinnere mich an vollkommen surreale Diskussionen darüber, ob Mercedes-Benz bei uns Werbung machen darf oder nicht. Ich meine, wir hätten uns freuen sollen, weil sie geben uns Geld, aber gleichzeitig gab es, glaube ich, tagelange Diskussionen, ob wir das jetzt on air bringen, weil es politisch natürlich überhaupt nicht korrekt war. Das war ja der Stern mit dem Blut. Nicht? Also das ist schon, würden Sie sagen, Radio 100 war sowas wie ein Radio der Widersprüche? Sowieso, aber das hing auch mit den Widersprüchen, die politisch in Berlin damals waren, zusammen. Interessant ist auf jeden Fall, dass Radio 100 Dinge machen konnte, die anderen schon rein formal nicht machen konnten. Insofern ist sowas wie Radio Glasnost zum Beispiel eine tolle Sache, die könnte zum Beispiel weder der SFB noch der RIAS natürlich übernehmen, auch mit der entsprechenden Glaubwürdigkeit. Also Radio 100 ist historisch deshalb auch interessant, weil es wirklich in eine Nische perfekt gepasst hat oder diese Nische überhaupt erst dargestellt hat. Ja, aber es ist ja auch so, dass nach uns im Grunde genommen waren wir vielleicht die letzte Avantgarde des analogen Zeitalters, aber haben das Digitale dann komplett verpennt, richtig? Ja, das Digitale war ja 1991 noch gar nicht richtig etabliert. Ja, also niemand konnte wissen, wie das Digitale wird. Es gab ja auch unglaubliche Millionen und Milliardensummen, die in Sand gesetzt wurden in den 90er Jahren, um auch zum Beispiel kommerzielle Sachen zu starten, die dann wieder eingegangen sind. Also man konnte, die Dinge waren total im Fluss und man konnte gar nichts wissen. Man konnte übrigens 1987 auch wenig von der Zukunft wissen, logischerweise. Und deswegen ist es auch so spannend, mit wie viel Mut und auch Frechheit Radio 100 da gesendet hat, denn die Zeit war ja... ich fange gleich an zu weinen, die Kolleginnen haben schon Tränen in den Augen, ja? Also hier ist komplette Rührung im Gange. Auf der anderen Seite steht halt die Frage, wie viele das gehört haben. Ne? Ja, die Frage werden wir gleich übrigens versuchen zu beantworten. Ich habe noch eine Frage, wenn wir damals gegen Öffentlichkeit waren, heute ist es ja komplett anders, ne? Heute gibt es eigentlich nur noch gegen Öffentlichkeit, es gibt überhaupt nicht mehr so, ich sage mal in Anführungszeichen, die Öffentlichkeit, genau, richtig? Genau, also wenn man sich jetzt überlegt, dass der mächtigste Mann der Welt quasi die Gegenöffentlichkeit oder Medien der Gegenöffentlichkeit, wenn man so will, nutzt, um damit seinen Mainstream zu verbreiten. Das ist natürlich sehr verwirrend. Das ist verwirrend. Wir leben in wirren Zeiten und damals lebten wir irgendwie in klareren Zeiten. Nicht? Vielleicht ist das, was manchmal so Nostalgie erzeugt. Ja, aber wenn man, klar schon, aber auch glashart. Also wenn ich mir vorstelle, dass die Vorläufer von Radio Glasnost der Schwarze Kanal Piratensender war, ja, die haben wirklich viel riskiert, auch auf der Westseite. Ja. Und es gab ja auch eine Kooperation zwischen Stasi und Westbehörden, diesen Piratensender zu finden. Also es war wirklich auch in einem Spannungsfeld. Und wenn man dann den Sender hat, wenn man dann potenziell Hunderttausende von Hörern haben kann, dann ist es natürlich auch eine interessante Situation. Ja. Ich danke Ihnen sehr, Herr Knör, dass Sie hier waren heute Morgen, und die Kolleginnen weinen jetzt alle schon, auch ich bin kurz davor. Und die Sache mit den Hörern und Hörerinnen, die werden wir gleich mal versuchen zu klären. True. Sie hören in Radio 100 den Kunstrausch. Mein Name ist Volker Heise und ich denke, wir können die ersten 20 Minuten dieser Sendung so zusammenfassen. Erstens, wir waren wichtig. Zweitens, wir waren die erste unabhängige Stimme im Äther hier in West-Berlin. Also wir sitzen hier immer noch in West-Berlin, gefühlt jedenfalls. Vor allem aber, glaube ich, auch, wir hatten Hörerinnen und Hörer und die haben uns geliebt. Wir haben unheimlich viele Briefe bekommen immer und ich glaube, die lieben uns heute noch. Und die müssen da draußen sein in der Stadt und genau da draußen in der Stadt ist auch Carsten van Rissen. Der Reporter. Hallo Carsten. Hallo Volker. Hallo. Ich höre dich einigermaßen gut. Okay, aber wir hören dich sehr gut. Ja, also keine Ahnung. Ja, und ich denke, wo bist du? Ich bin auf dem Winterfeldmarkt. Okay. Und ziemlich erkältet. Ich habe mir vorhin im Slumberland in aller Ruhe ein Zäpfchen eingeführt. Ja. Und stehe jetzt hier draußen auf dem Winterfeldmarkt, ja, und versuche einen ehemaligen Hörer zu finden, okay, was sich relativ schwer gestaltet, ehrlich? Weil ich hatte heute Morgen schon eine Dame, die ich ganz lieb angesprochen habe, der habe ich die Jutebeutel in den 5. Stock getragen mit ihren Einkäufen und dann hat sie einfach die Tür geschlossen und das war es dann auch. Ja. Aber neben mir, ja, steht jetzt ein, hast du eine Frage oder soll ich weitermachen? Mach einfach weiter, ich glaube, du bist umringt von Hörerinnen und Hörern, oder? Ja, ich habe hier jemanden gefunden, der schon seit den 80er Jahren einen Stand betreibt. Ja. Ist das richtig? Das ist richtig. Das ist richtig. Haben Sie auch Radio 100 gehört früher? Ja, ich erinnere mich ganz dunkel, dass es da mal Radio 100 gab, aber das ist ja schon eine Weile her. Das ist eine Weile her. Heute gibt es Radio 100 noch einmal den ganzen Tag. Wie war das in den 80ern hier? Was hat sich hier zugetragen? Oh, das hier ist vollkommen anders. Heute ist es anders. Jetzt ist es anders. Was war denn früher anders oder besser? Ja, besser kam, weiß ich nicht. Aber es war jedenfalls so, das Publikum hat sich geändert. Inwiefern? Morgens um 6, 7 kamen viele aus den Kneipen, kamen über den Markt, haben sich was geholt, mitgenommen. Jetzt kommen die Kunden alle viel später. Die Marktzeiten haben sich auch geändert. Früher war der Markt bis 1. Dann wurde er verlängert auf 2 und jetzt ist er bis 16 Uhr. Ja. Das heißt, die Leute können länger schlafen, die kommen später und ansonsten sind sie hauptsächlich damit beschäftigt, Cappuccino zu trinken. Was haben die denn früher getrunken, außer Bier und Korn? Ja, also Cappuccino jedenfalls nicht. Cappuccino nicht? Nee. Haben Sie eine Anekdote zu erzählen, die unsere Zuhörer heute vom Hocker hauen? Nee. Habe ich nicht. Warum stehen wir beide dann hier zusammen? Das weiß ich auch nicht, weil es Ihr Job ist und weil es mein Job ist. Ja, scheiße. Ja, und insofern ist alles normal geworden. Ist alles normal geworden. War das denn früher hier anarchischer? Ja, anarchischer war es. Aber vor allen Dingen meinen Sie wahrscheinlich, dass es war Flippy hier. Es waren Leute hier, die man hier gar nicht mehr sieht. Wo sind die denn heute alle? Das ist mir ein Rätsel. Also im Prenzlauer Berg sind sie auch nicht, habe ich gesehen. Nein, nein. Da sind die Neuberliner. Aber hier hat sich das normalisiert. Seitdem die Mauer weg ist, kommen die Leute hier rüber. Und vor allen Dingen kommen die Leute hier, um mehr eventmäßig was zu erleben. Wie sahen denn die Events früher aus? Hier wurden ja auch Häuser besetzt. Ja, damit können wir hier jetzt nicht mehr dienen. Die Winterfeldstraße ist alles schön wegsaniert. Alles, ne? Weg. Ballerbau steht hier noch rum. Ja, Baller. Da gibt es noch ein, zwei Kneipen wie Slumberland. Die gab es früher auch schon. Aber das ist da drin auch alles sehr viel ruhiger geworden. Sehr viel älter auch. Die von den alten Stammgästen sind alle um die 60 und mehr. Ja. Da, und insofern, die jungen Leute finden sie hier auch nicht. Ja, die sind... Was hat man denn früher für Musik gehört? Ich erinnere mich noch an Mike Krüger. Ich fahre 120 Schweine nach Beirut. Ist toll, was man für Kohle alles tut. Ja, du, sowas hörst du heute nicht mehr. Heute gar nicht mehr, ne? Nein. Volker! Ja, Carsten. Ich würde jetzt einfach mal weitermachen. Ja. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken. Ja. Ich kaufe auch gleich noch ein paar Socken. Carsten, aber was wir eigentlich wollen, sind Hörer. Hörerinnen und Hörer. Was? Wir wollen Hörerinnen und Hörer haben.

Ja, hier bin ich wieder, liebe Sportsfreunde. Oh, oh, oh, oh, oh, das sieht aber verdächtig nach der Hamburger Kesseltrommel aus, was ich da unten sehe. Kurz vor Schluss der ersten Halbzeit geraten die Mannen von FC Union Zwille mal richtig unter schwerem Druck. Was ist passiert? Nun, bis zu dieser Minute verlief das Spiel doch sehr ausgeglichen. Beide Seiten schenken sich nichts, da wurde um jede Ecke hart gekämpft, ordentlich und unfair. Doch seit 2 Minuten bemüht sich der Verteidigungsriegel um Hauptwachtmeister Riedel, eine Fluchtweg zur Hausnummer 3 dicht zu machen. Jetzt sehe ich einen Behälter mit Benzin. Ja, ja, ja, doch, ja, doch. Riedels Mannen werfen ihre Anti-Störerschilde in den Eingang und übergießen sie mit Benzin. Oh, oh, oh, und stecken sie auch noch an. Eine geniale Idee ist das. Wunderbar. Das Mittelfeld von Union Zwille wird zurückgedrängt und direkt in die Kesseltrommel unter Leitung von Christoph Strunski umgeleitet. Solche Szenen sieht man selten, liebe Zuschauer. Liebe Zuhörer. Tja, ich schaue mal kurz rüber zur Anzeigetafel. Ja, jetzt steht es schon 29:34 für die Spielvereinigung Schlagstock Berlin. Und seien wir mal ehrlich, wer glaubt noch ernsthaft daran, dass die hervorragend eingestellte Mannschaft um Trapp, Strunski und Riedel in der letzten Sekunde der ersten Halbzeit diese Führung noch abgeben? So, aber was geschieht auf dem rechten Flügel? Da formiert sich doch tatsächlich eine Molli-Truppe, aber zu spät für die Jungs. Schade, schade, hättet sie anstecken müssen. Der hervorragende Schiedsrichter Heiko Zech beendet die erste Halbzeit. Eine Halbzeit, die es besonders im zweiten Teil in sich hatte. Freuen wir uns auf eine ebenso spannende zweite Halbzeit. Die Mannschaften verlassen jetzt unter frenetischem Beifall das Feld zum verdienten Pausenbier. Ich melde mich in der zweiten Halbzeit wieder zurück. Ja, das waren die Mai-Festspiele auf Radio 100. Bis heute werden die Mai-Festspiele ja ausgetragen, aber niemand überträgt sie mehr. Ich finde, es ist ein mitreißendes Dokument, das uns direkt in die 80er Jahre führt. Und genau dahin werden wir uns gleich bewegen. Sie hören Radio 100, den Kunstrausch, nach 26 Jahren zurück auf Sendung für einen Tag im Rahmen der Radio 100 Jubiläumsfestspiele hier im Columbia Theater, am Columbia dann in Berlin-Kreuzberg. Sie können gerne vorbeikommen. Und wenn ich mich jetzt so umschaue hier, würde ich das vielleicht mal auf die kurze Formel bringen, grau, aber unbeugsam. Wären die Kolleginnen einverstanden? Okay, dann meine ich erst in erster Linie mich. Ja, ich würde die ersten Erkenntnisse unserer Sendung über unsere damalige Existenz jetzt mal so zusammenfassen. Ja? Wir waren wichtig, wir haben Radiogeschichte geschrieben, wir hatten Hörerinnen, die haben sich leider nur versteckt und die kommen heute aber noch raus. Ne? Und bevor wir hier jetzt weiterreden... Die Expertinnen. Richtig, die Expertinnen. Das sind Dorothee Hackenberg, Kerstin Stolt, Annette Schäfer und Anke Lewicke. Sie waren alle damals dabei im Kunstrausch. Und ich glaube, man kann Radio 100 nicht verstehen, wenn man die 80er Jahre nicht versteht. Ist das richtig, Dorothee? Na klar, also für mich sind die 80er Jahre, ich sag mal, mit Max Gold, schimmeliges Brot ist selten von Vorteil. Wir wussten immer, wo das schimmelige Brot ist. Ja. Wir hatten ganz klare Feinde. Ja. Man kann sagen, die Feinde lagen vor allen Dingen im Kultursenat, Hassenbar, aber auch in der Alternativkultur. Ja. Wer war da? Juppie Feind. War Feind? War schon unser Feind, ja. Mhm. Und aber auch die Touristen, also damals schon. Ja, damals auf jeden Fall. Die Westberliner, auch die Westdeutschen. Ja. Also wir wussten immer genau, was Sache ist, wo die Fronten verlaufen. Ja. Und wir waren halt im dauernden Ironiemodus. Ja. Das war eigentlich eine super Sache. Ja, ich kann mich auch noch erinnern, dass als die ersten Touristen nach Kreuzberg 36 kamen, ne, damals kam es auf das Wort vom Slumming. Ja? Mhm. Also du bist sozusagen losgefahren, um Slums dir anzugucken. Ja? Du warst in London nicht und in Kreuzberg. Wie ging es dir damals damit? Also ich fand den Kirchentag immer schlimm. Also ja, weil, wenn der Kirchentag da war, dann waren alle U-Bahnen voll. Und Kirchentag so. War schlimm. Zum Beispiel. Ja. Kerstin, deine Erinnerung an die 80er? Ja, also anschließend an dich, was wir damals, glaube ich, auch wirklich gehasst haben, das war jede Art von Innerlichkeit, von Befindlichkeit, von Psychosprech. Und das hat dazu geführt, dass, als ich jetzt mich versucht habe, auf diese Sendung Kurzbrand Radio 100, was haben wir überhaupt an Material? Ich habe damals keine Tagebücher mehr geschrieben, weil ich das irgendwie, da war ich drüber hinweg. Ja. Ich habe aber auch kaum Fotos. Mhm. Und weil wir haben ja gesagt, es gab kein Internet, wir haben keine Dateien. Ja. Also das heißt, das ist irgendwie in der eigenen Biografie, es ist ein bisschen wie die Dark Ages. Man hat da keine Dokumente, so wie man das heute hat, diese Masse von E-Mails, SMS, auch Handyfotos, also all das, was man jetzt hat, um sein Leben zu dokumentieren, das fehlt. Und ich glaube, was daraus entstanden ist, ist, dass das damals eine ganz auf die Erfahrung und auf das Erlebnis bezogen war. Mhm. Also, dass wir ganz momentbezogen gelebt haben, ohne den Gedanken daran, was das hat das für eine Bedeutung für später oder für die Welt, sondern wir waren sehr das ist spiegellos in gewisser Weise. Aber es gibt ja auch das Buch von Teipel, Verschwende deine Jugend. Ich glaube, in diesem Geist haben wir gelebt. In dem Geist haben wir gelebt. Ja. Verschwende deine Jugend. Ja, also verschwende den Moment. Denk nicht daran, was es bedeutet. Wie alt waren wir? Auf jeden Fall alle noch unter 30. Unter 30. Also eigentlich nicht mehr Jugend, sondern verschwende dein junges Erwachsenenleben. Moment, die Adoleszenz geht ja sehr lange. Also auch damals auch schon. Damals, vor allen Dingen damals. Okay. Annette, deine Basiserinnerung an die 80er. Also wie kommen wir da wieder zurück? Naja, ich denke, das war vor allen Dingen eine wichtige Phase für uns selber. Also ich fand das ganz schön. Gestern Abend hat in dem Gespräch zur Eröffnung der Ausstellung hat Lutz Hachmeister gesagt, Radio 100 war irgendwie auch ein biografisches Projekt. Also ich meine, wir haben eigentlich das Selbstoptimieren haben wir erfunden bei Radio 100. Okay. Wir haben alles aus uns rausgeholt, ohne dafür bezahlt zu werden. Wir waren kreativ am laufenden Band. Ja. Und das hat uns fit gemacht für die Zukunft, muss ich einfach sagen. Also wir waren einfach, wir mit dieser Radio 100-Erfahrung waren für das Projektleben heute total gut ausgebildet. Ja, wobei ich muss sagen, dass ich eine wichtige Sache auch bei Radio 100 gelernt habe, nämlich, und das hat sich bei mir eingebrannt, und das ist der Satz, wenn du umsonst arbeitest, verdienen andere daran. Oder? Ja, das ist ja auch im Fall von Radio 100 so gewesen, aber die Lehre, die wir daraus gezogen haben, ist ja vielleicht, dass wir das dann nie wieder anderen erlaubt haben. Ja, aber Facebook macht das jetzt ja auch nicht. Alle Leute produzieren umsonst und einer verdient Zuckerberg. Ja, aber ich bin nicht bei Facebook, so, genau deswegen. Okay. Also ich auch nicht übrigens. Ja. Anke Lewicke. Ja, ich muss doch jetzt mal mit einem Schlagwort von der Zeit kommen, Selbstverwaltung. Selbstverwaltung. Also, ne, als man in die 80er Jahre nach Berlin gekommen ist, war alles selbstverwaltet. Okay. Meine Mitbewohnerin hat in einem Kollektiv, im Druckerkollektiv gearbeitet, die Schule war selbstverwaltet und das Radio war auch selbstverwaltet. Mhm. Man hat eben alles gemacht, man saß vor dem Mikro, hat aber eben auch zwischendurch gefegt, damit es wieder ein bisschen sauber wurde. Und wir haben natürlich, was Kerstin auch schon meinte und Annette auch, wir haben auch gelernt, uns darüber selbst zu verwalten. Ja. Und das haben wir eben mitgenommen. Also ich meine, viele von uns arbeiten ja doch immer noch als Freie in losen Strukturen. Ja. Und wir haben es einfach so damals, das war eine wirklich unheimlich schöne Schule. Und wir mussten ja auch wirklich alles selbst machen, unsere Radiobeiträge schneiden und sonst was. Ja, und das fand ich einfach eine schöne Zeit. Ja. Ja, könnte ich vielleicht die Runde, falls ihr nicht noch was Wichtiges sagen wollt, ich gucke euch mal an. Nee, wir haben, glaube ich, alles Wichtige gesagt. Alles Wichtige gesagt. Könnte ich es vielleicht so zusammenfassen für uns alle? War Radio 100 die schönste Zeit in unserem Leben? Ja, uneingeschränkt. Auf jeden Fall. Also wir waren vor allen Dingen noch 23 oder so. Also ja. Das hat, mir kommt es ja jetzt 25. auch, um ehrlich zu sein, so vor, als wären diese 30 Jahre dazwischen gar nicht gewesen. Als wär, also so, ne, graue Haare hin oder her, eigentlich haben wir doch unsere Jugend bewahrt. Eigentlich sind wir jung geblieben. Wir sind jung. Und Avantgarde. Ne? Und Avantgarde, ja. Sowieso. Der Kunstrausch auf Radio 100 am Samstagmorgen, das Wohlfühlprogramm der Babyboomer. Wir waren gut, wir waren groß. Wir haben die Rubrik des Jahrhunderts, nämlich die Stimme der Vernunft. Guten Morgen, Harald Asel. Ja, guten Morgen, guten Morgen. Keine Namen, keine Titel. Ich liege schon eine ganze Weile in dieser Leitung und warte eigentlich endlich mal, dass mal ernsthaft über die 80er Jahre gesprochen wird. Ja, Harald, vielleicht kann ich gleich erstmal sagen, dass wir dich natürlich alle damals geliebt haben, für deine Theaterkritiken, für deine Opernbesprechung. Ja, aber das behauptet ihr. Und was kam nach meiner Opernbesprechung? Da kam Punkmusik. Ja, aber das war Radio 100. Ja, ja gut, aber dann hat doch kein Mensch mehr sich um meine Opernbesprechungen gekümmert. Ja, aber... Also ich will mal, ja, die Leitung ist genauso schlecht wie damals die Stimmung im Laden. Das muss ich doch mal sagen. Ja. Also es war zum Beispiel, wenn die Damen jetzt zum Beispiel sagen, Selbstverwaltung, was hieß das denn? Draußen flogen Pflastersteine und drinnen flogen Leitsordner. Das war doch die Situation. Menschen, die aus ihrer kleinbürgerlichen Herkunft geflohen waren, haben gedacht, im Winter ist es wenigstens beim Radio warm. Ja, weil also sie zu faul waren, ihre Kohlen zu schleppen. Also ich meine, sprichst du jetzt von dir oder von uns? Also ich weiß, du hast damals im Wedding gewohnt, irgendwie du hattest eine Bude irgendwo im Hinterhof, da gab es einen Ofen, den du nicht heizen konntest. Nicht? Das war, aber also wir sind doch Ich möchte keine biografischen Details hier thematisieren. Das war so nicht verabredet. Wir standen damals in der Öffentlichkeit und wir stehen heute in der Öffentlichkeit. Ja. Ich bin schließlich angekündigt worden als Stimme der Vernunft. Ja. Rausgerast ist. Es ging uns doch immer um was. Es war doch thematisch. Es ging doch nicht darum, wer der Boss ist oder sonst was, sondern wir haben uns um Inhalte die Köpfe eingeschlagen. Also ich habe noch Protokolle, aus denen eindeutig hervorgeht, dass zumindest die Menschen alle zu spät gekommen sind. Und heute, wir hängen ja auch schon wieder in der Zeit. Das ist wie damals. Aber das lag doch nicht an uns. Das lag daran, dass das Großstadtfieber einfach zu spät, zu lange gesendet hat. Und wir konnten nicht so früh jetzt reg dich doch mal ab. Ja, aber historische Ausreden nützen doch nichts in der Gegenwart. Ja. Also wir haben jetzt gerade beschlossen, dass Radio 100 die schönste Zeit unseres Lebens war. Richtig? Und das gilt doch auch für dich. Ich muss darüber nochmal nachdenken. Ich melde mich später nochmal. Okay, das war Harald Asel, die Stimme der Vernunft. Wir haben ihn damals wirklich geliebt für seine Theaterkritiken, für seine Opernbesprechungen. Auch wenn er keine O-Töne hatte, es war trotzdem immer toll. Ich habe auch oft nicht zugehört. Ja. Sound in the capital. Radio 100, der Kunstrausch. Was Sie hören, ist Michael Nyman, der Kontrakt des Zeichners. Ein Film, der uns damals alle sehr bewegt hat, den wir auch gefeiert haben. Aber in der Stimmung, in der dieses Lied jetzt ist, befinden wir uns auch nach dem Anruf von Harald Asel, der die Sache mit Radio 100 noch nicht so schön fand, wie wir dachten. Und darum müssen wir uns in der nächsten Stunde damit beschäftigen, warum es uns nicht mehr gibt, obwohl wir heute senden. Die Legende kehrt zurück. Radio 100. Nur heute und nur für diesen Tag. Auf UKW 88,4 oder im Internet unter radio100.de. Radio 100. Ja, herzlich willkommen zur zweiten Stunde Kunstrausch auf Radio 100. Sie können uns im Radio hören, Sie können uns auch im Internet hören auf radio100.de. Heute, vor 30 Jahren, wurde unser Radio gegründet, das beste Radio der Welt, wie wir finden. Es müsste eigentlich bis heute senden, tut es aber nicht. Und die Frage stellt sich, warum ist das so? Warum ist Radio 100 untergegangen? Und das frage nicht nur ich mich, denn ich bin nicht allein in unserem gläsernen Studio am Columbia-Damm. Die Expertinnen. Ich begrüße im Studio meine geschätzten Kolleginnen und auch Veteraninnen des linksalternativen Rundfunks. Kann ich das so sagen, linksalternativer Rundfunk? Oder ist das, klingt das heute schon ein bisschen verstaubt? Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, was das ist. Okay, okay. Dann stelle ich mal vor, wer jetzt bei mir ist. Das ist einmal Sabine Warmann. Hallo Sabine. Hallo, guten Morgen. Guten Morgen. Das ist immer noch Annette Schäfer. Hallo Annette. Immer noch hallo. Ja, Kirsten Twelbeck, hallo, ja, ich Kirsten. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Ja, das ist schön. Und auch Dorothee Hackenberg ist immer noch bei uns geblieben. Ja, richtig? Hallo. Hallo. Vielleicht, bevor wir zu sehr in die Materie einsteigen, vielleicht in einem Satz von euch der Grund, warum es Radio 100 nicht mehr gibt. Wer fängt an? Daran waren natürlich andere schuld, nicht okay. wir. Okay. Ich finde auch, das waren politische, historische Zusammenhänge, die Wende, würde ich sagen. Mhm. Wir waren da ziemlich ausgeliefert. Ja. Du meinst die politische Großwetterlage? Ja, ja. Ganz klar. Sabine? Es war ein Konstruktionsfehler und außerdem hatten wir mächtige Feinde. Mächtige Feinde. Okay. Absolut, da will ich jetzt nicht zu viel verraten, aber ja. Die kamen auch von drüben. Ja, Harald Asel von drüben. Ja, kann ich später noch. Kannst du später ausführen, okay. Aber Harald Asel hat ja auch darauf hingewiesen, eben, dass es ja auch interne Streitigkeiten gab. Könnt ihr euch daran erinnern? Ja, so nebulös. Also ich glaube, es gab immer um den Bürostuhl ziemliche Streitigkeiten. Okay, aber nicht das, was er beschrieben hat, weil er hörte sich doch verletzt an. Also ich fand es auch sehr verletzend, wie er sich da gerade geäußert hat, muss ich sagen. Ja, okay. Also da kamen doch auch Gefühle auf. Mhm. Man muss nach 30 Jahren, nach 30 Jahren auch mal loslassen. Man kann es ja auch mal sportlich nehmen, oder? Ja, aber vielleicht, ich meine, wir müssen ja solche Dinge auch ernst nehmen. Ne? Wir können das jetzt nicht einfach vom Tisch wischen. Vielleicht ist es ja einfach so, dass wir als Gruppe nicht funktioniert haben. Ja, Radio 100 als Gruppe. Und ich glaube, wenn man diesen Fragen nachgehen will, oder dieser Frage, also mit eurer Erlaubnis, wenn ihr das erlaubt. Ja, also, kannst du ja mal versuchen. Ja. Also, wir haben ja nichts zu verbergen. Die Frage, meine, wo fängt die Gruppe an, wo hört sie auf? Ja, genau. Das ist eine richtige Frage. Nicht? Und ich glaube, darauf kann eigentlich nur Leute Antwort geben, die da wirklich Ahnung von haben. Und wir müssen uns dann vielleicht auch von den Menschen ein Stück wegbewegen und zu den Primaten hin. Ja, also um zu stellen, wie eigentlich funktioniert eine Gruppe. Ja. Also weil, und ich würde vorschlagen, wir sprechen jetzt mit einer Primatenforscherin darüber, warum es mit der Horde Radio 100 nicht geklappt hat. Wenn das für euch okay ist. Interessanter Ansatz, ja. Ja, okay, dann spielen wir nochmal Musik und dann hören wir mal, ob die Kollegin da ist. Das ist nämlich Dr. Julia Fischer vom Primatenzentrum in Göttingen. Die haben wir gleich. Another another mind rolling. Got to give us what we want. Gotta give us what we need. Hey. Our freedom of speech is freedom of death. We gotta fight the powers that be. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. We gotta fight the powers that be. As the rhythm designed to bounce, what counts is that the rhyme designed to fill your mind. Let it to realize the prize arrived. We got the pump, the stuff that make us hot. From the artist to star, the work of art to revolution. Got to make a change, nothing strange. People, people, we are the same. No, we're not the same, cause we don't know the game. What we need is awareness. We can't get careless. You say, what is it? My beloved, let's get down to business. Mental self-defense of fitness. What must the show? Gotta go for what we know. I'll make everybody see. In order to fight the powers that be, let me hear you say, fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. Fight the power. We got to fight the powers that be. Come on. Radio 100. Ich hätte schon früher zu Ihnen gesprochen, wenn das On-Air-Schild angegangen wäre. Das ist aber nicht angegangen. Deshalb eine kleine Verzögerung. Radio 100, der Kunstrausch am Samstagmorgen. Und gemeinsam mit meinen Kolleginnen hier im Studio frage ich mich, warum ist Radio 100 untergegangen? Eine Theorie ist, unsere Gemeinschaft hat nicht funktioniert. Es hat einfach nicht gepasst. Und daran schließt sich die Frage an, was hätten wir machen müssen? Oder wie hätten wir sein müssen? Wie zum Beispiel funktioniert es bei unseren nächsten Verwandten, den Primaten, in einer Horde? Ne? Und dazu am Telefon haben wir jetzt Dr. Julia Fischer, Professorin für kognitive Ethnologie in Göttingen. Guten Morgen, Frau Fischer. Ja, guten Morgen. Also das N müssen Sie... Jetzt höre ich Sie leider nicht mehr, Frau Fischer. Hallo, wir haben hier leichte technische Übertragungsprobleme. Es ist nur Stille, außer mir. Ich hoffe, Sie hören mich und wir können es gleich nochmal probieren mit Frau Dr. Fischer. Ich gucke mal eben die Kollegen an. Hallo? Sollen wir mal Musik spielen oder was machen wir? Eins, hallo, Frau Fischer, hören Sie uns? Frau Dr. Fischer? Ne, da hört man jetzt nur noch, da hört man jetzt nur noch ein Besetzzeichen. Und wir rufen einfach mal nochmal an. Macht ihr das jetzt? Dann rede ich einfach so ein bisschen vor mich hin. Und wir können, ich kann auch nochmal hier in die Gruppe fragen, ob ihr das für einen guten Ansatz haltet. Ich habe euch jetzt ja praktisch damit überfallen, mit der Professorin für kognitive Ethnologie in Göttingen, ja, oder ob das abseitig ist. wir können von der Naturwissenschaft lernen, sagte gerade Annette Schäfer. Ich glaube, du bist jetzt on air, das ist okay. Okay. Ja, mich würde mal interessieren, wie weit sozusagen die Alpha-Männchen da auch eine Rolle gespielt haben oder spielen. Das wäre vielleicht nochmal ein Ansatz. Alpha-Männchen, also ob wir zu viel oder zu wenig davon hatten. Ja, ja, okay. Euch ist aber oder schon Weibchen. Klar, dass wir mit diesem Ansatz sehr, sehr viel Zivilisation einfach mal außer Acht lassen. Ja. Das ist ja wohl der Unterschied zwischen Affen und Menschen. Ja, aber ich dachte, wir gehen sozusagen an die Basis, nach ganz, ganz unten, ja, um zu sehen, wie es da ist, wo alles begann. Ja? Und wir stammen ja. Nun mal von den Affen ab. Ne? Ja gut, aber die ja. leben in einem völlig anderen Habitat. Wir reden ja. hier über Berlin, die Affen ja. sind, wo sind sie? Wo sind ja, aber West-Berlin war auch eine Art Zoo. War ja. Zoo, war ein Käfig. Ja, also, ja war ein gut, Käfig. Finde ich jetzt weit hergeholt. Also, man merkt ja die Wissenschaftlerin an, Kerstin. Ja? Also, Na, wir Kerstin. Haben gerade über die Touristen Sorry. Geredet, die kamen, ja. um uns anzugucken. Wir sitzen heute in einem gläsernen Studio, ja. also ich finde, das kann man schon durchaus gleichstellen. Ja, okay. Die Kollegen, Kolleginnen versuchen immer noch, Frau Dr. Fischer anzurufen und sie schütteln den Kopf, ja. Es ist wirklich schade, weil ich hätte da so gerne drüber geredet, weil meine These ist nämlich wirklich, wir sind an unseren inneren Widersprüchen zugrunde gegangen. Aber vielleicht spielen wir ja einfach auch nochmal was. Und ja, dann spielen wir einfach nochmal was, ne? Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couvre un drame, puis mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons du ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux. Il endort dans la nuit les clochards et les gueux. Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu viennent du monde entier pour bavarder entre eux. Et le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Radio 100, der Kunstrausch, es ist Samstag und ich rede jetzt gar nicht lange weiter, sondern ich begrüße einfach nochmal Dr. Julia Fischer. Hallo. Ja, hallo. Hallo. Das klappt jetzt. Ja, hervorragend. Sie sind Professorin für kognitive Ethnologie. Habe ich das richtig gesagt? Nee, Ethologie. Ethologie. Genau, ohne das N. Ohne also das war Ihre, weil das Letzte, was ich von Ihnen gehört habe, war, das N soll ich weglassen. Also kognitive Ethologie. Ja. Was ist der Unterschied zwischen Ethnologie und Ethologie? Naja, die Ethnologie früher hieß ja auch Völkerkunde. Also sie beschäftigt sich praktisch mit verschiedenen Leuten in verschiedenen Kulturen, also Menschen. Und die Ethologie ist die Verhaltensforschung. Die beschäftigt zwar auch mit Menschen, aber vornehmlich natürlich mit Tieren. Ja, okay. Erste Frage. Kennen Sie eigentlich Radio 100? Na klar, ich bin ja auch eine alte West-Berlinerin. Ja, okay. Das war ja die Zeit meines Studiums an der FU Berlin. Und klar habe ich auch Radio 100 gehört. Sie haben Radio 100 gehört. Ich finde, das ist ein kleinen Applaus wert. Sie sind die Erste. Also wirklich, vielen Dank. Sie erheitern sozusagen alle hier. Und wir stellen uns halt auch die Frage, warum es sozusagen auseinandergebrochen ist, warum wir irgendwann aufgehört haben. Und meine Theorie ist, wir haben einfach als Gruppe nicht funktioniert. Und da ist eben eben die Frage, wie funktioniert eigentlich eine Gruppe oder ich sag mal eine Horde bei unseren nächsten Verwandten, den Primaten? Ich glaube, Sie haben mit Pavianen geforscht, ne? Ja, genau. Ich forsche an Pavianen hauptsächlich. Also erstmal muss man sagen, man kann einfach nicht von Affen auf Menschen schießen. Ne? Also die Affen sind an und für sich schon mal so der wahnsinnig divers, aber gerade Diversität erlaubt einem Einblicke in, sagen wir, Prinzipien. Ja? Ja. Warum sind manche Affen eher hierarchisch organisiert, mit echten Despoten an der Spitze sozusagen, und andere Affenarten sind relativ egalitär und tolerant und das ist natürlich eine ganz wichtige Frage. Und was man sagen kann, ist, was eine Rolle spielt, ist, gibt es ein gemeinsames Ziel? Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sozusagen als Gruppe zusammen funktioniert, sehr hoch. Ja. Und das ist eben natürlich sozusagen Leute, die sich für ein anderes Radio interessieren, also ein Radio 100, das anders ist als die anderen, die prinzipiell nicht konformistisch sind, haben es natürlich dann schwierig, sich gemeinsam darauf festzulegen, dass sie ein gemeinsames Ziel haben, weil ja alle anders sein wollen als die anderen. Ne? Das ist natürlich als viel Sprengkraft drin in dem Nonkonformismus. Und das andere ist, dass es natürlich auch ein Ziel war, eben sich nicht hierarchisch autoritär zu organisieren. Und das kann natürlich als Klammer funktionieren, dass man sich einfach unterwirft und sagt, ich mache halt, was mir jemand anders sagt. Ja. Und wenn das auch nicht da ist, das sind also Gruppen, die leicht auseinanderbrechen. Ja. Aber das ist vielleicht auch nicht schlimm, obwohl ich dem Radio trotzdem hinterher traue. Ja. Also einem anderen Radio. Ja, also das heißt, dass wir im Grunde genommen, wir hätten alle ein gemeinsames Ziel haben müssen, entweder oder eine klare Hierarchie. Also ganz grob, ne? Es gibt natürlich noch andere Gründe. Aber ich denke, das mit dem gemeinsamen Ziel spielt wahrscheinlich eine wichtige Rolle, dass man in der Lage ist zu sagen, okay, also wirklich, dass man sich das immer wieder vergegenwärtigt. Ja? Wir haben wirklich ein gemeinsames Ziel. Ja. Und dann mache ich eben auch, also dann versucht man Konsens herzustellen, zu sagen, wie kommen wir da gemeinsam hin? Jeder muss ein bisschen Abstriche machen. Oder so. Ja. Aber das ist schwierig, ne? Muss man viel miteinander reden. Ja, also das haben wir. Wir haben wirklich viel miteinander geredet. Dabei kam aber immer heraus, dass wir unterschiedliche Ziele hatten. Also, ja, also dann die andere Frage, die mich interessieren würde dabei ist, wenn es funktioniert hätte, ja, wie setzt sich dann wie bleibt dann eine Horde am Überleben? Ja. Naja, da gibt es ja immer diese Post-Hoc-Erklärung in der Evolutionsbiologie. Wer sich durchgesetzt hat, hat Erfolg gehabt, was natürlich völlig zirkulär ist. Ja. Also man kann nicht eigentlich vorhersagen, wie sich was entwickelt, weil man ja auch alle anderen Parameter, wie die sich verändern, nicht kennt. Ja. Okay. Aber ich meine, vermutlich, also was eigentlich meistens passiert, ist doch sowas wie eine Institutionalisierung, ne? Dass dann plötzlich doch Regeln festgeschrieben werden. Wenn der Gründerspirit ist dann irgendwann weg, dann muss man es mal aufschreiben, damit sich immer alles wieder von vorne ernst hängt, jede Diskussion und so. Und das kann man im Grunde bei Max Weber wahrscheinlich schon alles nachlesen, was dann passiert. Es wird irgendwie bürokratisch. Ja, okay. So, ne? Also man kommt sozusagen aus einer Gründungsphase heraus und dann muss man aber eine Form finden, wie man miteinander umgeht und welches Ziel man hat. Habe ich das richtig verstanden? Und dann kann man... Gewissenweise schon, weil man dann letztendlich sonst so wahnsinnig viel Kräfte verschleißt, weil man immer alles neu wieder ausdiskutieren muss. Ja, ne? Ja, richtig. Das heißt, Sie haben gesagt, also die richtige wahre Formel wäre eigentlich gewesen, wenn man Erfolg hat, dann hat man sozusagen recht. Dann lebt man weiter. Und wenn man keinen Erfolg hat, dann hat man nicht recht und lebt halt nicht weiter. Naja, also ich meine, das ist natürlich, also das ist jetzt wirklich sozusagen die platteste Interpretation von Evolutionstheorie. Ja. Und ich würde die auf die Menschen auch gar nicht anwenden wollen. Ja. Aber es gibt natürlich immer diesen blöden Spruch, ne? Der Erfolg gibt einem recht, aber leider oft eben nicht so, man will ja gar nicht so sein wie die Leute. Okay. Ja, das ist richtig. Und manchmal ist ein Erfolg ja auch, trügerisch. Ja. Ist ein kurzfristiger Erfolg muss ja nicht langfristig sein. Das ist das eine, also was ist gewissermaßen, was bewährt sich, was hält durch und vor allem auch, ich meine, wir haben als Menschen sind wir eben nicht Affen, wir können miteinander reden und wir können uns darüber Gedanken machen, wie wollen wir eigentlich leben und ich finde, man muss es einfach immer wieder versuchen, es so zu machen, wie man denkt, dass es gut ist. Ja. Okay, dann ich danke Ihnen auch dafür, dass Sie jetzt mit unseren technischen Schwierigkeiten hier noch mitgemacht haben. Ich weiß, Sie haben viel zu tun. Nichts gegen ein kaputtes Mikrofon mitten in Afrika. Ja. Ja, gut, dann haben Sie ein schönes Wochenende und vielen Dank für das Gespräch. Ja, alles klar, viel Spaß noch. Control the sea. Got killed. 10 million pounds of sludge from New York and New Jersey. Wir sind schon wieder aus Sendung. Also hier ist ein bisschen Chaos ausgebrochen, meine Damen und Herren, weil wir müssen jetzt mal eben gerade die komplette Technik umbauen. Und, bist du auf Sendung? Ja, ich bin auf Sendung. Ohne Knacker? Ich bin auf Sendung, ohne Knacker. Ja, ja, aber ja, einen kleinen Applaus für unsere Technik-Crew. Ja, unsere Technik-Horde. Ja, unsere Technik-Horde. Ja, der Erfolg gibt Ihnen recht. Und aber wir entschuldigen uns auch, falls die technische Qualität nicht so super war jetzt bei den letzten Malen. Und ich kann ja nochmal zusammenfassen, was Dr. Fischer gesagt hat, Professorin für kognitive Ethologie in Göttingen. Nämlich eigentlich im Grunde genommen, wer Erfolg hat, setzt sich durch. Und ich dachte immer, wir hätten Erfolg gehabt, aber vielleicht müssen wir das nochmal überdenken. Weil ich sitze hier natürlich wieder nicht alleine, sondern ganz im Gegenteil. Jetzt müsste eigentlich ein Jingle kommen und der Jingle heißt Die Expertinnen. Richtig, so heißt er. Und ich begrüße immer noch im Studio Kirsten Fellberg, Annette Schäfer, Sabine Warmann, Dorothee Hackenberg, die waren alle damals dabei. Alle haben vorhin ungefähr Siri gesagt, ist nicht verfügbar. Es besteht keine. Es sind hier seltsame Störgeräusche. Sie waren alle dabei damals und damals gab es auch immer so Halligalli im Studio, ne? Also so, oder? Könnt ihr euch daran erinnern? So ihr guckt mich jetzt alle so groß an. Wir haben das eigentlich gut oder schlecht gemacht. Ja, okay. Gut, aber trotzdem, wir müssen ja der Frage nachgegangen gehen, warum ist Radio 100 gescheitert? Ne? Was ist passiert? Ne? Also Frau Dr. Fischer haben wir eben gehört, die hat gesagt, wer Erfolg hat, der bekommt Recht. Hatten wir keinen Erfolg? Ich frage mal Doro neben mir gleich. Dorothee Hackenberg. Also für mich ist es eigentlich gar keine Frage, ob wir Erfolg hatten oder nicht, sondern die Frage ist doch, sind wir wirklich selber schuld an dem, dass wir irgendwie nicht mehr, dass es uns jetzt nicht mehr gibt? Oder kommt das? Also ich würde das absolut bezweifeln. Ja, okay. Sabine nickt. Sabine Barmann. Ja, ich habe es ja vorhin schon gesagt oder angedeutet. Wir hatten ja auch mächtige Feinde. Mhm. Und da muss man nochmal wirklich genauer drauf gucken, was für Strategien, politische Strategien und vor allen Dingen finanzielle Interessen schon damals in den 80ern angelegt waren, die heute doch einen großen Reibach machen. Da würde ich auch gerne noch was zu sagen. Ja, wenn du sagst, große Feinde, dann ich glaube, dann musst du auch mal mit den Namen der Feinde um die Ecke kommen. Sonst ist mir das ein bisschen zu Pegida-mäßig nebulös. Ja, gut, will ich gerne machen. Ja. Ich habe Informationen, dass die Westberliner Immobilienwirtschaft damals schon eine langfristige Strategie ausgearbeitet hatte, die Besetzerszene zu benutzen, um im Falle von politischen Veränderungen in Berlin große spekulative Gewinne zu machen. Ja. Und diese Rechnung ist leider genau aufgegangen. Ja, es sind damals Gelder geflossen in Richtung Hausbesetzer, damit die leben können und die Häuser erhalten werden. Radio 100 wurde mitfinanziert in Teilen, um das Kulturelle, also um die Szene zu fördern. Und am Ende, mit der Wende, wurde das alles obsolet und es war klar, jetzt steigen die Preise, jetzt kommt der Cashdown. Ja, und dann musste Radio 100 sterben, oder wie? So ist es. Aber Moment mal, habe ich dich richtig verstanden, dass die Hausbesetzer sozusagen benutzt worden sind von der Immobilienwirtschaft, um die Altbauten zu sichern, im Grunde genommen für zukünftige Bewohner in dem Moment, wenn Berlin wieder Hauptstadt wird, dass da, wo jetzt sozusagen früher die Besetzer waren, heute das gehobene Bürgertum sich niederlassen kann. Ist das so richtig? Habe ich dich so richtig verstanden? Ja, in Zeiten der industriellen Revolution mussten die Arbeiter die Wohnungen trocken wohnen und in den 80er Jahren mussten die Hausbesetzer sie warm halten für die kommenden Immobilienspekulationen. Okay, das ist eine gewagte These jetzt mal, steile These. Aber du hast Dorothee. Ich würde gerne widersprechen, weil es ist nämlich genau umgekehrt gewesen. Ja. Die These ist nicht so bekannt, aber man kann sie natürlich im Internet nachlesen. Ja, da ist ja alles wahr. Radio 100 wurde aus dem Osten finanziert. Es war ein Stachel im Fleisch der Konservativen. Ja. Und solange natürlich die Mauer stand, floss das Geld. Und es ist ja völlig klar, dass dann, als die Mauer fiel, also ein Indiz dafür ist zum Beispiel, dass das nicht rauskommt, hat man die Sendung Glasnost toleriert. Also das war sozusagen das Feigenblatt. Ja, das war das Feigenblatt. Ja. Auch der Verfassungsschutz wusste das und hat das auch toleriert, weil er es gut fand, dass er alle linksalternativen Linksradikalen an einer Stelle hatte. Und klar, nach der Wende floss das Geld dann nicht mehr und dann hat es einfach nicht mehr lang gedauert. Okay, also wir haben jetzt zwei divergierende Meinungen. Da ist es, die Immobilienwirtschaft hat Radio 100 erfunden, die Stasi hat Radio 100 erfunden. Gibt es jetzt noch irgendeine andere wilde Theorie, Kirsten? Also wild in dem Sinne, ich würde sagen, es ging um Sex. Ja, das ist nochmal was ganz anderes hier. Okay. Und zwar, du erinnerst dich daran, neben Radio 100 war das große Sexkaufhaus. Ja. Du erinnerst dich an die Wende, da kommt das wieder rein mit der Wende. Okay. Und es gab natürlich Leute auch bei Radio 100, die da mit unter der Decke steckten, im wahrsten Sinne des Wortes. Und die auch Interesse hatten an der Ausweitung dieses Sexshops. Ja, das heißt, es ging um Immobilien. Es ging dann eben auch um Immobilien. Aber ich würde eben sagen, auf einer viel banaleren Ebene, es ging letzten Endes nur um Sex. Sex und Geld. Anderes. Sex und Geld, Immobilien. Okay, jetzt noch eine vierte Stimme von Annette Schäfer. Es wird immer wilder, finde ich. Also bisher habe ich ja geglaubt, Thomas Timme sei schuld. Das müssen wir erklären. Thomas Timme ist der Geschäftsführer von Radio 100. War der Geschäftsführer der Radio 100 GmbH und auch ein großer Pleitier. Also es ist nicht die einzige GmbH, die Medien GmbH, die in die Pleite... Du bist jetzt ganz kurz irgendwie so vor einer Anklage wegen Verunglimpfung. Ne? Das weißt du, ja? Naja, also ich muss hier noch deutlich sagen, ich glaube, er wollte Karriere machen. Das Wort Pleitier ist hier nicht gefallen. Okay, gut. Okay, gut, machen wir weiter. Ich glaube, er wollte weltweit Karriere machen, hat sich deswegen einen französischen Medienkonzern genommen und hat sozusagen dem dann die Frequenz zugeschustert. Ja. Das ist ja auch eigentlich inzwischen die offizielle Lesart. Aber wenn ich jetzt dazu recht überlege und wenn ich mir Sabines Argumente anhöre, dann muss ich doch sagen, da spricht einiges dafür. Ich habe nämlich gehört, dass Engel und Völkers Vorhaben hat, ja. also der, diese ja. Makler, diese ja, ja, Luxusmakler, ja, ja, ja. auf dem Chamisso-Platz dem unbekannten Hausbesetzer ein Denkmal zu bauen, ja. Dafür, dass ja. sie so einen Reibach ja. mit dem Viertel gemacht ja. haben. Und deswegen denke ich, da spricht doch einiges dafür. Also du würdest Sabines These. Also ich finde es ein bisschen wild, ehrlich gesagt. Ja, es, also ich habe einfach immer gedacht, wir haben halt kein Geld verdient. Und that's it. Ja, und dann waren und dann waren wir halt irgendwann pleite. Aber ihr habt da größere. Manchmal ist die Wahrheit komplexer. Sie ist komplexer. Und man findet sie im Internet, richtig? Man findet sie unter Umständen im Internet. Man muss halt die richtigen Quellen auch haben. Man muss die richtigen Quellen haben. Mhm. Ich bin ein bisschen kurz sprachlos. Ja, aber. Was ist denn deine These? Na, habe ich ja schon gesagt, ich glaube, es sind innere Widersprüche, die sich nicht haben auflösen lassen. Ja, aber ich fühle mich gerade ein bisschen... Ich glaube, die Hörer können sich gut ein eigenes Bild machen. Das finde ich auch sehr 80er dann wieder. Ja, innerlich. Ja, ist auch viel zu Psycho. Psycho. Wir hatten mächtige Feinde, glaub mir. Okay, ich lasse es jetzt einfach so stehen. Und wir machen Musik. Siri ist nicht verfügbar. Siri ist nicht. Radio 100, der Kunstrausch. Heute am 3. März, 30 Jahre alt, ist Radio 100 geworden oder wird Radio 100 heute. Wann eigentlich genau hat das Programm angefangen? Abends, weiß das einer von euch? Wann? Um 19 Uhr. Um 19 Uhr. Also noch sind wir nicht 30, erst um 19 Uhr sind wir 30. Und wir beschäftigen uns jetzt schon seit einiger Zeit mit der Frage, warum Radio 100 nach 4 Jahren gescheitert ist, und zwar genau nach 4 Jahren, denn am 28. Februar hat Radio 100 den Sendebetrieb eingestellt, und wir hadern hier, nämlich es gibt viele Thesen im Moment. Ne? Einmal sind wir an inneren Widersprüchen gescheitert. War es ein Putsch? Gibt es größere Zusammenhänge, die wir nicht überblicken? Gibt es Verschwörungen? Und ich denke, das Einzige, was hilft an dieser Stelle, ist, dass wir nochmal zurückgehen, mit eurer Erlaubnis, ja, dass wir nochmal zurückgehen zu den Quellen. Und ich habe einen Telefonanruf aus dem Jahr 1990, glaube ich, also erst undatiert. Und die Moderatorin warst du, Dorothee. Ne? Und der Anrufer gab sich als Hörer Florian aus. So, wir haben jetzt einen Hörer an der Leitung, der uns sagen will, wie gut ihm diese Sendung gefällt. Hallo, lieber Hörer, wie ist denn dein Name? Hallo, ich bin der Friedel, ne? Und ich wollte nur sagen, ihr macht doch da immer sowas mit der Hörerbeteiligung, ne? Ne? Und da wollte ich mal mich beschweren. Also ich meine wegen der Musik. Die Musik ist mir nämlich einfach zu schlecht. Ne? Die Musik gefällt dir also nicht? Nee, gefällt dir denn die überhaupt nicht? Weißt du, also ich höre ja Radio 100 immer zu Hause. Und ich meine, wenn ihr so redet, ne, so über Theater und Film und so komische Bilder, ne, da kann man ja weghören. Da kann man ja in der Zeit was anderes machen. Das ist ja nicht so schlimm, ne? Aber bei der Musik, ich meine, also heute ist die Musik wirklich ganz, ganz grässlich. Ich höre da ja so lieber so... Also ich will dir mal was sagen. Radio 100 spielt Independent-Musik, weil die ja sonst nirgendwo gespielt wird. Ich würde gerne diese independente Musik da hören. Doch, die höre ich doch sonst immer so gerne. So mit so dö, dö, dö, dö, dö, dö. Ja, die hörst du doch gerade auch. Die Independent-Musik. Zum Beispiel Markus hat sich nämlich, Markus, den du gerade gehört hast mit der kleinen Taschenlampe, ja, Markus hat sich ja nie von der Industrie vereinnahmen lassen. Er ist seiner politischen Haltung immer treu geblieben. Nee, das fängt schon bei eurem Jingle an. Den kann man gar nicht mitsingen. Also versteht ihr, ne? Den kann man nicht mitsingen. Dö, dö, dö, dö, dö, dö, Radio 100. Ja, da solltest du dir vielleicht mal Musikstunden geben lassen, ja? Wenn du den nicht mitsingen kannst. Ne, also ich lasse mich doch nicht einfach von dir beschimpfen. Ne? Also ich will noch mal sagen, kleine Taschenlampe brennen, falls du es nicht mitgekriegt hast, ist ein eindeutiges Bekenntnis zu einer unterbelichteten Kultur. Die im Dunkeln sieht man nicht. Das hat ja Brecht schon damals richtungsweisend formuliert. Also ist das keine Frage von Gefallen oder Nicht-Gefallen, sondern eine Frage der politischen Haltung. Das war der Ausschnitt und Dorothee Hackenberg, die neben mir sitzt. Also Dorothee, kannst du dich daran erinnern? Das war ja auch nicht Florian, sondern Friedel, Entschuldigung. Ja? Also kannst du dich an dieses Gespräch erinnern? Ich kann mich sehr gut daran erinnern und ganz ehrlich, ich hatte immer schon den Verdacht, dass es Harald ist. Das kam mir eben auch so vor, dass es Harald Asel ist. Ich meine, der ruft uns vorhin an und beschimpft uns, ja, oder? Ja. Ich bin ein bisschen sprachlos. Eigentlich hat sich nichts verändert, oder? Ja. Also das ist jetzt... Sabine, fällt dir was dazu ein? War das Harald, unser Kollege Harald Asel, den wir geliebt haben für seine Theaterkritiken, für seine Opernbesprechungen, für seine tollen Literaturbeiträge? Und kannst du dir vorstellen, dass der unter falschem Namen bei uns anruft? Ja, das kann ich mir vorstellen. Ich möchte aber jetzt hier in der Öffentlichkeit nicht so gerne erklären, warum. Ja. Weil das wird dann doch wirklich zu persönlich. Also vielleicht könnt ihr das verstehen. Ja. Ja, Annette. Ich würde auch sagen, lass uns mal Musik spielen, dann können wir das mal ausdiskutieren. Ja. Wir spielen Musik, okay. Jeden Tag gehst du mit der Angst durch die Stadt. Du weißt nicht, was auf die zukommen kann. An jeder Ecke kann es passieren, dass dich Faschisten massakrieren. Gib den Faschisten keine neue Chance. Gib den Faschisten keine neue Chance. Mein Freund sagt, was sollen wir nur tun? Viele Menschen sehen einfach nur zu, wie diese Schweine alles zerstören. Doch merkt euch eins, wir sind noch hier. Gebt den Faschisten keine neue Chance. Gebt den Faschisten keine neue Chance. Gestern haben sie wieder Ausland überfallen. Ihre Wohnung abgebrannt und sie aus der Stadt gejagt. Die Politiker quatschen und wollen die Gefahr nicht sehen. Doch wir werden nicht warten, bis die Fahnen wieder wehen. Gebt den Faschisten keine neue Chance. Gebt den Faschisten keine neue Chance. Gebt den Faschisten keine neue Chance. Die Mimis gibt den Faschisten keine Chance. Das war Musik, zu dem wir damals gekuschelt haben, ne? Auch eng getanzt. Das hier ist Radio 100, der Kunstrausch. Heute werden wir 30 Jahre alt. Wir haben aber nur 4 gelebt. Warum das so war, wissen wir im Moment nicht. Wir haben Vermutungen, wir sehen Zusammenhänge, es gibt Fragen. Aber ich glaube, eines ist uns sicher, nämlich damals hatten wir Hörerinnen und Hörer am Radio, um uns zuzuhören. Der Reporter. Hallo, Carsten van Rissen, unser Außenreporter, live on air. Ja, Carsten? Volker? Ja? Bin ich drauf? Du bist drauf. Hört man mich? Man hört dich mich sehr gut. Ja, sehr gut. Ja. Also, ja. Ich bin immer noch auf dem Winterfeldmarkt. Ich habe zum Schluss, also ich bin ziemlich fertig auf der Bereifung, ich habe zum Schluss sogar Tiere gefragt, aber jetzt habe ich jemanden gefunden. Was? Es ist der Ronny und Ronny verkauft Schafsfelle und hat früher, ja, du hast richtig gehört, Schafsfelle. Okay. Und Ronny hat früher Radio 100 gehört. Kriege ich jetzt einen Orden von dir? Nee, du hast jemanden gefunden, der Radio 100 gehört hat. Aber Ronny, ich muss das Verkaufsgespräch mal ganz kurz unterbinden, das ist sehr lieb. Ach, Sie sind durch? Ja, wunderbar. Ronny, du hast früher Radio 100 gehört. Ja, gerne. Wie oft? Das war mein Radiosender. Ach. Ja. Wenn ich Radio gehört habe, wenn ich gerade Fußball-Bundesliga lief, was ich sonst immer im Radio höre, dann habe ich Radio 100 gehört. Also Volker, nochmal zum Mitschreiben. Ich habe ihm nichts dafür gegeben. Der Mann redet freiwillig. Ja, aber also hast nur du zum ihm Verständnis. Aber hast du ihm Schafsfell abgekauft? Ronny, du hast da sogar noch eine alte Kassette, stimmt das? Ich habe mir eine Sondersendung von Radio 100, die hat mich so mitgerissen, dass ich mir rasch einen Rekorder angeworfen habe. Damals hatte man noch Kassetten, bespielbare Kassetten. Dann habe ich das Ding da eingelegt und eine Rundfunk-Ding aufgenommen, das gibt es nicht nochmal, würde ich behaupten. Das war irgendein Jubiläumstag von euch, da habt ihr den Sender an verschiedene andere Sender übergeben, stundenweise oder zweistundenweise. Und dann war das ein holländischer Sender und ich kann mich erinnern, eine Passage im Hintergrund sagt er mit seinem schönen holländischen Slang, Deutschland, Deutschland, alles ist vorbei. Da läuft Marschmusik abwechselnd mit der deutschen Nationalhymne im Hintergrund, darüber geschnitten, Pornogestöhne. Und auf Holländisch, gib's mir fester, gib's mir härter. Das war für mich so Erleuchtungserweckungserlebnis. Deswegen verkaufst du heute Schafsfelle? Vielleicht nicht direkt kausal daraus abgeleitet, aber man sieht, wohin es führt. Unter anderem. Was war denn eine deiner Lieblingssendungen? Also du hast mir jetzt vorhin, ja muss ich ja ehrlich sagen, ein bisschen mit der Erinnerung geholfen. Ich wusste nicht mal mehr, dass der Sender Radio 100 hieß. Das sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Aber ich wusste genau, dass es diesen Radiosender gab. Und immer, wenn wir über Radio geredet haben heute, habe ich gesagt, dieser Sender damals, wisst ihr noch, mit denen und das, die meisten wussten nicht, aber ich wusste genau, ich meine euch. Jetzt weiß ich wieder, das Radio 100. Und du hast was gesagt von der Kultursendung, ja. Kunstrausch. Ja, den Namen kann ich mich erinnern. Hat es noch was erwähnt? Ja, aber ich meine, das ist eine Zeitreise. Also es gab ja sogar eine Kochsendung, Kochen mit Nico, also so eine Art Hänsler der 80er Jahre. Also Grill den Nico. Das hört sich gut an, aber bestimmt ist das eher eine Sendung gewesen, wo ich abgeschaltet habe, weil ich von Kochsendungen nicht viel halte. Ach so. Grundsätzlich, ich weiß auch nicht warum. Ich koche lieber so frei Schnauze, weißt du, so wie ihr den Sender gemacht habt. Ach so. Ja. Frei Schnauze? Kam mir so vor, als ob ihr da sagen könnt, was ihr wollt und einfach so spielen könnt, was ihr wollt und Überleitungen machen könnt, wie ihr wollt. Und das fand ich halt so klasse. Das war so anarchisch und sowas mag ich. Ja, das mag ich auch. Volker, ich würde sagen, ich suche noch mal weiter. Das war doch schon mal ganz schön. Ja, ehrlich gesagt, Carsten. Warum macht ihr das nur heute? Das habe ich mich jetzt gefragt. Ich finde das so klasse, dass ihr heute noch mal senden dürft, aber es wäre doch wirklich schön, sowas wieder öfters im Radio zu haben. Ja, das wäre wirklich schön. Und bevor mir jetzt die Tränen laufen, gebe ich zurück ins Studio zu dir, Volker. Ja, Carsten, ich meine, der steht da jetzt seit 10 Uhr, richtig? Ich höre dich nicht, Volker. Ja, das macht nichts, ja. Carsten, du stehst da seit 10 Uhr und du hast uns einen Hörer gebracht. Ich finde, ehrlich gesagt, das ist zu wenig. Mellow. That's my style. Surprise, surprise. So you rub your eyes. Never knew you to yes, so cool as eyes. Hit a bite, then there was stupefy. Ducks categorize us as hard cries. That's a lie, we know why we're occupiers. No blurs, but obscure style, and these are higher. Profiles Sie hören Radio 100 für einen Tag nur, leider. Vor 30 Jahren wurden wir gegründet, vor 26 Jahren wurden wir wieder geschlossen. Und seitdem herrscht Stille, eine Stille, die uns beschäftigt. Denn was war damals los? Wer waren wir? Warum gibt es uns nicht mehr? Und woran können wir uns festhalten? Was gibt uns Halt in einer Zeit, in der alles möglich scheint? Und da gibt es eigentlich nur eine Sache, die mir einfällt, liebe Kolleginnen hier im Studio, und das ist die Klospülung. Das, meine Damen und Herren, war die Radio 100 Klospülung. Und ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass diese Klospülung existiert hat. Ja. Und bei mir im Studio begrüße ich Sabine Warmann, die eng verbunden ist mit dieser Klospülung. Sabine, vielleicht kannst du mal kurz sagen, was so der Hintergrund ist, warum es die gab und was damit passiert ist. Ja. Ja, kurz erzählt war es ja so, dass wir uns die Frequenz teilen mussten und wir hatten eingangs die Sendezeit 19 bis 23 Uhr und 100,6, der, wie du ihn vorhin genannt hast, konservative Privatsender, der auch auf der Frequenz war, der hatte die Idee, sein Programm kurz vor 19 Uhr auf eine gewisse Art und Weise zu beenden, die in mir den Gedanken erweckte, das muss man irgendwie, da muss man die Frequenz freispülen, die muss irgendwie sauber und klar sein, damit wir unseren Haufen danach reinsetzen können. Okay. Ja. Also vielleicht muss man das nochmal im größeren Zusammenhang klar machen. Nicht? Also West-Berlin, es ist im Grunde genommen so ein harter, konservativer Block. Dann so ein paar durchgeknallte Spontis aus Kreuzberg und Schöneberg, richtig? Und der zu dem konservativen Block gehörte 100,6. Und dann war da, kurz danach kam auf der gleichen Frequenz Radio 100, ne? So war das. Das war ein Kulturclash. Das war ein Kulturclash. Und ich möchte nur mal eins wirklich betonen, die haben uns gehasst. Ja, ja, aber wir sie auch. Die haben uns gehasst und sie haben uns Tod und Pest und Cholera gewünscht. Okay, also vielleicht nochmal für alle, die damals das nicht gehört haben, einen Eindruck über Kulturkämpfe in West-Berlin am Ende der 80er Jahre. Das hier ist die Nationalhymne, gespielt von 100,6. Und das sind wir. Die geht ganz schön lange. Und dann kam Radio unser Jingle. Jeden Abend von 19 bis 23 Uhr. KW 100,6 Megahertz. Radio 100. Also dieser Jingle geht noch eine Minute lang. Ganz ich meine, also wir hatten Jingle damals, die waren länger als Radiosendungen heute, ja, das ist, oder als ein Radiobeitrag heute. Okay, aber nochmal, wie ist der entstanden, diese Klospülung? Also ja, hast du die aufgenommen? Wir hatten ja für nichts Geld, deswegen gab es keine Sammlung von O-Tönen, es gab kein Internet, wo man das schnell hätte hernehmen können und ich habe das dann einfach aufgenommen, ja, alles analog, bin in eins der besetzten Häuser gegangen in der Potsdamer Straße, die hatten schöne alte Oma, wenn man so will, Kettenklospülung und ich habe extra eines gesucht, das machte so ein richtig schönes Redonk, wo man so richtig so mit Lust, wir können es nochmal hören. Komm, wir uns nochmal. Hier ist es. Nee. Das ist so. Nee. Doch, mit Lust. Ja, mit Lust. Also, mit Lust und wo war das? Kannst du dich an das Haus erinnern? Ja, natürlich. Das war in der Potsdamer Straße. Die Hausnummer weiß ich nicht mehr. Mhm. Aber da habe ich ein bisschen gesucht und ich musste ja schnell gehen. Es war so schräg gegenüber. Wir brauchten ja das Geräusch. Was ein bisschen surreal ist, dass ich gelernt habe, dass jetzt auch andere Kollegen von Radio 100 das Urheberrecht an dieser Klospülung, an dieser Idee, die ja Furore gemacht hat, claimen. Und das verwirrt mich jetzt doch sehr. Ja. Also das heißt, macht mir Gedanken. Ja, es gibt Leute, die behaupten, nicht du warst das mit der Kurspülung, sondern sie waren das. Und du musst jetzt mal verstehen, ich habe meinen, soll ich jetzt Namen nennen? Ja. Nee, das möchte ich jetzt nicht. Ich muss nur sagen, okay. Ich bin betroffen, weil ich habe ja auch ein gutes Berufsleben, 30 Jahre gehabt. Ich habe auch Erfolg, das ist schon so. Ja. Aber diese Klospülung ist Teil meiner Biografie. Ja. Also das schmerzt mich jetzt und verwirrt mich und ich weiß jetzt nicht mehr, was ist Wahrheit, was ist Lüge. Ja, okay. Und dazu kommt noch, es gab eine Diskussion in unserer Facebook-Gruppe und um das Ganze noch zu toppen, hat mir eine Freundin einen O-Ton zugespielt, die arbeitet in einer Schöneberger Seniorenwohngruppe, die sie täglich betreut und dort gibt es einen Jürgen Wegner. Jürgen Wegner. Jürgen Wegner war damals Installateur in den 80er Jahren in Schöneberg und der hat in den 80ern eben in den besetzten Häusern auch saniert. Ja. Und Jürgen Wegner hat uns... mit dem hast du gesprochen, ne? Der wurde mir geschickt, dieser O-Ton. Okay. Spiel ihn mal bitte. Ja. Ich will Ihnen mal was sagen hier, von wegen die Klospülung. Ich war ja nur hier im Bezirk die ganze Zeit unterwegs, ne? So eine Oma-Klospülung, die gab es bei denen Hausbesetzer, bei dieser Chaoten, diese Zuhirreißen, überhaupt nicht. So was hatten die nicht mehr, von wegen Instandbesetzung. Die haben da saniert, nur von Feinsten. Nix da mit Kettenklospülung, aber oft. Die hatten Teppiche in der Hausaufgänge, so wie am Kudamm, ne? Neue Heizung, neue Bäder, nur von Feinsten. Wo die Kohle her hatten, das weiß kein Mensch. Wahrscheinlich aus dem Osten, verstehst du? Die haben doch immer das Geld in den Koffern über die Grenze gebracht. Die haben uns so infiltriert, diese Gammler, diese roten Schwester. Also, wie hast du diesen O-Ton? Also, ich meine, das gibt's doch nicht. Das ist doch kein echter O-Ton, oder? Ich weiß nicht mehr, was war oder falsch also, ist. Also für mich klingt das wie ein Schauspieler, der versucht, ein Klempner zu sein und der dir unterschieben will, dass du nicht die Klospülung aufgenommen hast. Na, kannst du denn Fake und nicht Fake unterscheiden noch heutzutage? Und dann nach 30 Jahren noch alles richtig einordnen? Ich bin jetzt wirklich verwirrt. Mhm. 30 Jahre habe ich geglaubt, ich wüsste, was Wahrheit ist und was nicht. Und jetzt Können wir vielleicht so weit gehen, dass wir sagen, hat es Radio 100 überhaupt gegeben? Wenn es die Klospülung nicht gab, was gab es dann? China's got a lot of his eyes in. Shirley's got a lot of her lips. Jake's got a mucky shine on his head. And Deborah Ann's got a tiger in her hips. They can twist and turn, they can move and burn. They can throw themselves against the wall, but they creep for what they need, and they explode to the call. And then they move, move. Sex beat, go. They're stupid like I told ya. Very stupid like you saw. Very stupid as the simple thought of ever thinking at all. And all the mind, all the soul, all the body, all we know, all the things that should have made us whole. All the colorless security was only so we could go. Tropical apartments bed, your sacrificial pool. My body in the water, and my heart is in your hand. So this is the way you choose to send me to the judgment land. So you can't move, move. Oh, sex beat, go. And Der Kunstrausch auf Radio 100 für einen Tag zurück aus der Vergangenheit. Zuletzt, wenn Sie uns schon länger verfolgen, meine Damen und Herren, haben Sie uns etwas ratlos gehört, denn die Frage stellt sich, und die sollten wir in dieser Stunde beantworten, ob es Radio 100 überhaupt gegeben hat. Wir sind da alle ein bisschen verwirrt. Es hat auch in den letzten Stunden einige Löcher im Programm gegeben, Funklöcher, und ich habe gedacht, das wäre eher so... das wären technische Probleme, aber das stimmt nicht. Denn die Dorothee Hackenberg sitzt neben mir und die meint, es wäre ganz anders, Dorothee. Ja, ich möchte jetzt unseren Technikern wirklich nicht zu nahe treten, ja. Aber wir hatten natürlich auch vor 30 Jahren schon mal ab und zu ein Sendeloch und ja. Ich habe ja vorhin die These aufgestellt, dass der Osten hier eine gewisse Rolle spielt. Und ich glaube, dass in diesen Sendelöchern Botschaften übertragen werden. Okay. Ungefiltert. Ungefiltert. Und dass das sozusagen, das erinnert mich echt verdächtig sehr an diese Zeit vor 30 Jahren. Das wollte ich nur mal so als kleines... Aber wer ist es dann? Sind das die Restbestände der Stasi, die dann immer noch in diese Löcher rein... Also und welche Botschaften? Also ich forsche da auch jetzt schon eine Weile dran. Ja. Ich kann es echt nicht sagen. Vielleicht ist es auch die Immobilienwirtschaft in den Löchern. Ich meine, die bauen ja alle zu. Ja. Vielleicht gibt es auch Verbindung. Okay, aber trotzdem, die Hauptfrage dieser Sendung oder dieser Stunde ist ganz schlicht und einfach, hat es uns gegeben oder nicht? Ja, Musik. Und das war jetzt wieder die Stasi. Und wenn ich es so richtig höre, ich empfange auch Signale. Ich empfange Signale, die mich verwirren. Thank you. Radio 100, der Kunstrausch. Mein Name ist Volker Heise. Sie hören dieses Programm Radio 100 heute für einen Tag. Sie können es auch auf radio100.de hören, falls Sie einen schlechten Empfang haben. Sie können auch vorbeikommen ins gläserne Studio hier im Columbia Theater am Columbia Damm in Kreuzberg. Sie können aber auch heute Abend zur Party kommen. Die fängt so 19, 20 Uhr an mit Bands und mit DJ. Dann feiern wir alles nochmal ab. Ich bin hier nicht allein im Studio, sondern ich habe natürlich Verstärkung. Siri ist nicht... Ja, jetzt ist Siri nicht verfügbar. Ich versuche es jetzt nochmal, die Verstärkung. Die Expertinnen. Ja, jetzt fragen Sie sich, wer Siri ist. Das fragen wir uns auch. Und wir haben halt auch eine Menge Fragen heute, die aufgeworfen sind. Und die Kernfrage, die wir, glaube ich, beantworten müssen, ist, hat es uns gegeben? Weil die Anzeichen haben sich doch verdichtet in der letzten Stunde, dass irgendetwas faul ist und dass irgendetwas zu dem Untergang dieses Programmes beigetragen hat, das wir nicht wirklich einordnen können, oder es gibt viele Thesen dazu. Bei mir im Studio sitzen jetzt sozusagen von links nach rechts immer noch Kirsten Fellbeck. Hallo Kirsten. Hallo. Wieder Kerstin Stolt. Hallo Kerstin. Hallo. Sabine Warmann immer noch. Hallo. Und zurückgekommen ins Studio ist Anke Lewicke. Hallo. Anke, ich fange mal mit dir an. Gab es Radio 100? Na, ich glaube, vielleicht waren wir ein Mockumentary. Vielleicht haben wir wirklich gesendet, aber es gab auch immer eine Fiktion. Und die große Frage ist, wer diese Fiktion geschrieben hat. Mhm. Also ich bin jetzt wirklich so wie Beng, also Sabine, völlig verunsichert. Mhm. Also ich weiß wirklich nicht mehr. Haben wir damals wirklich ins Mikro gesprochen? Haben uns damals wirklich die Leute gehört? Ich meine, es ist ja so, dass Carsten van Rissen, der uns da draußen ist, hat bisher einen Radiohörer gefunden, ja, und der Schaffelle verkauft, ja, ich weiß nicht, wie viel man darauf geben sollte, und wir haben die Primatenforscherin, die auch behauptet, irgendwie, sie wäre eine Radiohörerin, also Radio 100 Hörerin gewesen, aber wir wissen ja auch alle, dass Erinnerung sehr täuschen kann. Also ja? Der Mann wusste ja noch nicht mal, ob es Radio 100 war, was er gehört hat, der kannte ja den Sendernamen gar nicht mehr, also das war schon, weiß ich nicht, schwierig, und ich kenne das, dass ich oft nicht mehr weiß, war was 1989, war was 1998, also das verschwimmt auch alles. Ja, da Kerstin Stolt. Also das ist ja so, dass man oft nicht weiß, wer war man eigentlich. Ja? Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du überhaupt gar keine Dateien, überhaupt keine Archivmaterialien hast, nicht? Ja, also wir haben ja auch nicht fotografiert oder so. Also wir haben festgestellt, dass wir kaum was haben. Ja, das heißt aber, würdest du daraus dann einen Schluss ziehen, dass es uns nicht gegeben hat? Ich glaube, es geht mir jetzt so wie allen. Ich bin unsicher geworden. Also ich erinnere natürlich verschiedene Momente mit euch, aber ob wir dabei gesendet haben? Fragezeichen. Ja. Sabine Warmann? Ich möchte nur sagen, ich habe zwar was gefunden aus der Vergangenheit, es war aber ein Mitarbeiterausweis mit der Nummer 007. Das ist doch total bescheuert, sowas hätten wir doch eigentlich nicht wirklich gemacht, oder? Ja. Also dein Mitarbeiterausweis hat war die 007. Nummer 007. Ja. Und der ist auch so ganz verblichen schon und so, das ist eigenartig. Ja, Kirsten? Also ich bin ein bisschen betroffen darüber, dass es hier so eine doch negative Grundstimmung gibt, weil ich meine, irgendwo, es gibt diese große Erzählung Radio 100 und das ist eine große Erzählung, an der ich auch festhalten möchte. Ja. Und wir graben uns selber hier so wahnsinnig das Wasser ab und stellen alles in Zweifel, dass mir wirklich schon ein bisschen schwindelig wird. Ja. Also ich möchte doch noch mal ein bisschen auch an meiner Erinnerung festhalten und sagen, das kann nicht gefaked sein, das ist einfach was, das spüre ich ganz körperlich. Okay. Also da wäre ich doch, ich würde darauf bestehen, dass man nicht alles einfach nur in Zweifel ziehen kann. Es gibt ja auch die Ausstellung mit Dokumenten, mit Archivalien, also so, die deutlich alt sind. Ja. Aber ich habe festgestellt, auf allen Fotos, die da sind, kein Foto von uns. Vom Kunstrausch. Kein einziges Foto von uns. Kann viele Gründe haben. Ich muss spontan an Trotzki denken. Trotzki gab es später auch nicht mehr. Ja, okay, du meinst, das ist ein stalinistisches Moment. Könnte sein, ne? Könnten auch einfach technische Probleme damals gewesen sein. Technische Probleme, meinst du? Mhm. Da kann ich nachher noch was zu erzählen. Vielleicht sollten wir Susi einfach mal fragen. Die hat ja damals schon die Reglerin hochgezogen. Ja. Susi, hast du uns wirklich on-air geschaltet oder war das alles nur Fake? Susi sagt ja, Susi nickt, ja. Aber vielleicht hilft uns etwas. Wir haben ja jemanden, der uns da bestimmt raushelfen kann. Hoffe ich jedenfalls. Stimme der Vernunft. Und die Stimme der Vernunft ist Harald Asel, unser Mitarbeiter, unser geschätzter Mitarbeiter, den wir alle sehr lieben und damals auch schon sehr geliebt haben. Und mit dem werden wir gleich sprechen. Ich sag was. Er sagt was. Kein Jingle. Telefon. Also ich hab ein Telefon, aber ich weiß. Ja, nee, Suse kommt schon. Wie lange noch? Ich bin schon auf Sendung. Ah, das haben wir. Das war wieder ein Funkloch, von dem ja die Kollegin Dorothee Hackenberg vorhin gesprochen hat. Ein Funkloch, in dem aber etwas passiert ihrer Theorie nach, nämlich es werden Botschaften gesendet. Wir sind uns noch uneinig, von wem diese Botschaften gesendet werden. Wir waren zuletzt stehen geblieben bei der Frage, ob es Radio 100 überhaupt gegeben hat. Es gibt Anzeichen, dass es nicht so war. Es gibt Anzeichen, dass es so war. Die Kollegin Kirsten Twelbeck will unbedingt dran festhalten. Andere haben hier große Fragen. Und einer, der diese Fragen ausgelöst hat, ist der Kollege Harald Asel. Erstens, weil er vorhin angerufen hat und gegen unsere Erinnerung behauptet hat, wir wären ein total zerstrittener Haufen gewesen. Und zweitens, weil er schon damals angerufen hat bei Dorothee Hackenberg und sich als Friedel ausgegeben hat, Friedel der Hörer. Und wir fragen uns mittlerweile, wer ist Harald Asel? Harald? Ja. Hallo. Wer bist du? Bist du Friedel, bist du Harald oder wo, was? Also erst einmal muss ich sagen, diese Sendung ist wie eine Sendung vom Radio 100, die hieß aus Tälern und Höhen. Es geht auf und ab und inzwischen ist es gerade wieder sehr am Ende. Ich bin nicht der Meinung, dass ich ein anderer bin. Ich bin der Meinung, dass die Expertinnen mit kleinem I, die hier draußen sitzen, alle eigentlich gefaked sind. Die gibt es gar nicht. Und ich habe einen Beweis. Nochmal. Können Sie mich noch hören? Ja, aber du behauptest, dass alle die Damen, die hier um mich herum sitzen, nicht die Damen sind, die sie vorgeben zu sein, richtig? Ganz genau. Und okay. Ich weiß auch warum. Vor mir liegt eine Kassette. Ja. Und die hat Dorothee Hattenberg besprochen. Okay. Und Dorothee Hattenberg hat darin ein Feature über Heiner Müller gemacht. Zu einem Zeitpunkt, als Heiner Müller noch gar nicht tot war. Das kann man doch nicht machen. Und das ist der Beweis, dass sie eigentlich viel jünger ist. Diese Frauen machen so, als wären sie damals so jung gewesen, wie sie heute sind. Sie sind alle erst nach 1990 geboren. Das ist meine These. Und deshalb ist Radio 100 gescheitert, weil die ganzen Mitarbeiterinnen noch gar nicht geboren waren. Aber das lässt mich ein bisschen sprachlos. Nochmal. Also, Radio 100 hat es gegeben, ist aber gescheitert, weil die Mitarbeiterinnen noch gar nicht da waren. Also die gab es noch nicht. Richtig. Okay. Und deshalb ist auch die Telefonleitung jetzt so schlecht. Ja. Weil diese ganzen jungen Mitarbeiterinnen, die sitzen auf dieser Leitung drauf. Ja. Und ich brülle mir hier, ihr wisst schon, was ich meine. Nee, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, aber darüber solltest du doch mal nachdenken. Weil wenn die Frauen alle noch nicht geboren waren, warst du dann eigentlich schon auf der Welt? Wann? Naja, als es Radio 100 gab. Ja, wenn es Radio 100 gab. Also Kerstin, also ich muss jetzt mal an die Damen hier weiterbringen, also weil wäre es, wenn es so wäre und was? Wenn wir erst 1990 geboren wären und hier nicht mit grauen Haaren säßen, das wäre ganz schön. Aber ich glaube, also Haralds Anruf scheint mir jetzt eher ein Anzeichen dafür zu sein, dass es uns gegeben hat, weil er ist ja auch mal in den Wahnsinn getrieben worden. Ja. Ja, Sabine, was sagst du zu Haralds Anwürfen? Ja, mir kommt das auch so vor. Ich habe auch die ganze Zeit jetzt überlegt, als ich Harald zugehört habe, ob das nicht dann doch irgendwie ein Experiment war, vielleicht ein frühes Experiment mit Virtual Reality, vielleicht finanziert von sowjetischer Seite, weil das klingt doch so nach Drogen. Ja. Verstehst du? Drogen? Das wäre ja leicht gewesen. Warum verschwimmen sonst unsere Erinnerungen? Und wir können Wahrheit und Lüge nicht mehr auseinanderhalten. Das ist doch komisch. Harald, also ich glaube, also es stößt dir wirklich auf harten Widerspruch, was du sagst. Naja, aber ich bin mir damals schon so alt vorgekommen, wie ich heute bin. Warum sollten dann die Expertinnen nicht so jung sein, wie sie damals meinten zu sein? Also dann gab es sie damals doch. Wir sind einfach nicht alt. Also Harald, tut mir leid. Ich beende das Gespräch. Ja, wiederhören. Tut mir leid. Und wir machen einfach weiter mit Musik. Bye. Radio 100, der Kunstrausch, die 80er Jahren für die Ohren und auch für die Seele. Radio 100 ist heute für einen Tag zurückgekehrt in den Äther und wir senden den ganzen Tag lang, also noch gut eine halbe Stunde. Wir vom Kunstrausch, danach kommen die Kollegen von Kontinente, glaube ich. Und die Frage, die sich aber im Laufe dieser letzten 2,5 Stunden unserer Sendung gestellt hat, ist, ob es uns überhaupt gegeben hat. Die Anzeichen, das ist die Kollegin Kirsten Twellbeck neben mir, musste gerade husten. Ich hoffe, es geht dir gut, Kirsten. Ja, okay. Wunderbar. Wunderbar. Die Frage ist, also es mehren sich Anzeichen, dass es uns vielleicht gar nicht gegeben haben könnte. Und ich glaube, es gibt nur eine Handvoll Menschen, die darauf eine Antwort geben können. Die Expertinnen. Und die Expertinnen sind jetzt also in der Reihenfolge ihres Auftrittens Anke Lewicke, hallo Anke, hallo. Sabine Warmann, Kirsten Twellbeck neben hallo. Mir und Kerstin Stolt vor mir. Hallo. Ich fange mal mit Anke an. Radio 100, hat es gegeben, hat es nicht gegeben? Ich glaube, es hat uns gegeben, die große Erzählung, die Legende, aber ich glaube, wir waren nicht im Radio zu hören, sondern wir waren im Fernsehen zu sehen. Okay. Wir haben das noch nicht mitbekommen. Wir waren eigentlich Moment. Wir waren eine Vorabendserie. Ja, und da wo ausgestrahlt, bitte? Natürlich bei den Öffentlich-Rechtlichen. Das war ja schon das Komische. Ja. Und das war damals gerade in Westdeutschland so spannend, weil wir die ja wirklich mitgenommen haben, richtig nach West-Berlin, in die ganzen Häuserkämpfe, in die Kultur und sonst was. Ja. Und vor lauter Fernsehradio machen, haben wir das einfach nicht mitbekommen. Und denk nur mal daran, wie hell das Licht immer war und so weiter. Und ich hatte auch das Gefühl, manchmal so Regieanweisungen bekommen zu haben, dass ich doch mal meine Klamotten häufiger wechseln soll. Ja, aber ich meine, dafür spricht ja, du sagst, es wurde nur im Westen ausgestrahlt. Ja, ich meine, wir haben ja West-Berlin praktisch nie verlassen. Ne? Also Westdeutschland war ja feindliches Ausland auch in einer gewissen Weise. Ne? Das heißt, wir konnten es vielleicht auch gar nicht sehen. Das wird für deine Theorie sprechen, ne? Auf der anderen Seite, ich habe noch in keiner Videothek dieser Welt diese Vorabendserie. Hast du noch nie von Wellenreiter gehört, von dieser Vorabendserie aus den 80er Jahren? Du meinst, das war ein frühes Berlin-Berlin? Ja. Ja. Oder Berlin Tag und Nacht? Ja, wirklich. Berlin 24 Stunden, kann man auch sagen. Ja. Das gab's. Ja. Die Frage ist nur, wer war der Regisseur? Wer war der Regisseur? Okay, also das lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Ja, das ist These Nummer 1. Es gab uns aber als Fernsehserie Sabine Warmann. Ja, Fernsehserie, das ist doch weit hergeholt. Also ich muss nochmal drauf zurückkommen, der Gedanke, den ich vorhin hatte. Ihr kennt alle Matrix, ja? Willst du die rote oder willst du die blaue Pille? Und wir alle wissen, dass die 80er Jahre auch schon schwer drogenverseucht waren. Es wäre ein leichtes gewesen, mit uns solche Experimente zu machen, weil wir hatten alle überhaupt kein Geld. Ja. Wenn uns einer da nachts Getränke hingestellt hätte bei Reiter 100, hätten wir nicht lange gefragt, wo die herkommen und hätten das dankbar angenommen und wir waren also da sehr, sehr leichtes Opfer und es kann doch sein, dass es damals mit halluzinogenen Drogen Versuche gegeben hat, dass wir uns das alles eingebildet haben. Es ist eine frühe virtuelle Realität und wir alle wissen, dass die Geheimdienste der Großmächte damit experimentieren. Ja, und wir waren ein Experiment, würdest du sagen. Also Anke sagt, wir waren eine Fernsehserie, du sagst, wir waren ein Drogenexperiment, KGB oder CIA, du kannst es ja aussuchen. Ich würde sagen KGB. KGB. Ist näher dran. Ja, okay. Deine Theorie, Kirsten? Also ich finde das schon wieder schwierig natürlich. Ja. Also das klingt so ein bisschen, als wären wir eine vorgeschobene Truman-Show gewesen. Ja. Und wenn ich mich erinnere, auch an den Film, da konnte ich mich nicht so richtig mit identifizieren, mit dieser Welt, wo man wirklich so vollkommen die Kontrolle über sich selber verliert, wo man nur noch ferngesteuert ist. Und gut, ich sehe da schon, Anke, dass du es so ein bisschen verschoben darstellst, aber letzten Endes sind wir in dieser Erzählung nur noch Opfer. Ohr. Ja, ja, wir sind nur noch ferngesteuert. Okay. Das gefällt mir von der, ja, von der, ja, ja, wir hatten Spaß dabei, ja, das ist umso schlimmer, finde, ja, ich. Also wir waren Opfer und hatten Spaß dabei. Das Ganze richtig, ja, unheimlich mittlerweile. Ja. Richtig unheimlich. Ja, du meinst, wir sind jetzt in so einer Nummer drin, so einer Psychonummer, aus der wir nicht mehr rauskommen? Ja, und es, okay, dreht sich immer weiter und ich glaube auch nicht, dass es konstruktiv, nee, ist. Ja. Okay, dann fragen wir jetzt mal zum Schluss Kerstin Stolt. Ja, also du hast jetzt diese zwei oder drei Positionen gehört, das Drogenexperiment, die Fernsehserie, jetzt eigentlich die Aussage, dass wir sozusagen in, ich sag mal, eine Psychose reinkommen im Moment. Ist das richtig, Kirsten? So eine Art Psychose, ja, ne? So Paranoia, also, ne? Ja, kannst du das? Ja. Ne, es gibt jetzt so eine Fotos von, ja, uns. Es, ja, gibt auch Fotos mit, hier, Headsets und so, ja, weiter. Aber nicht in der Ausstellung. Also kein einziges Foto vom Kunsthaus in der Ausstellung. Ja, aber ich erinnere, ja, mich doch dran. Also das ist doch einfach, also ja, das jetzt wirklich so, als hätte ich einen Chip im Kopf. Ja. Also vielleicht, ja, kann ich einfach mal, ich, okay, möchte mich jetzt hier nicht entscheiden, Kerstin, es gibt natürlich, okay, hier eine gewisse Dynamik gerade, mhm, aber einfach nur ein Fakt, den ich berichten, ja, kann aus, ja, unserer Arbeit bei der Digitalisierung des, ja, Materials. Wir sind ja die ganze Zeit dabei, unheimlich viel Material zu sammeln, ja, aber wir haben ein Problem dabei, diese Sachen eigentlich zu abzuspeichern. Es gibt ein Problem, was wir noch nicht ganz einschränken können, aber es ist so, dass kurz nach der Speicherung sind die Daten nicht mehr lesbar. Okay. Die belegen mehr Platz auf dem Datenträger, als sie eigentlich können. Wir haben keinen Zugriff auf sie. Ja. Der Fehler, der dabei kommt, es ist so ein sogenanntes Start-Source-Problem. Mhm. Das sagt so was Ähnliches, wie dass der Status der Quelldatei nicht bekannt ist. Mhm. Also so, dass wir letztendlich an die alten Aufnahmen gar nicht mehr herankommen. Also wir, ja, können momentan haben wir zumindest keinen Zugriff auf sie, aber wir versuchen das natürlich, ja, vielleicht ist es einzugrenzen, so, und zu lösen. Das vielleicht Problem. Wehrt sich ja einfach das analoge Material, digital zu werden. Also das kann möglich sein. Jetzt momentan haben wir das auf jeden Fall im Digitalen, das Problem, aber, ja, es ist auch progredient. Also es, ja, wird immer schlimmer, wir, ja, es werden immer weniger Sachen, mhm, sind lesbar. Also, ja, okay. Vielleicht auch irgendwann die analogen Sachen nicht mehr. Ja, also entweder Verschwörung oder es hat uns nicht gegeben oder Psychose. Das sind im Moment die Alternativen, richtig? Warum? Die Fernsehserie ist doch eine schöne Illusion. Also ich sehe das alles nicht so psychotisch, so paranoid. Ich denke, wir ziehen uns kurz zurück und spielen einfach Musik. Upside down, but all it's seeing shut up, drown. Now for torture, I felt pain, just like that film of Michael Caine. I've been abused, I've been confused, and I've kissed my reflection's shoes. I've been high and I've been low, and I don't know where to go. Love you gave from the cradle to the grave. Boys and girls don't understand, the devil makes work for idle hands. I cut myself but I don't bleed, cause I don't get what I need. Doesn't matter what I say, tomorrow's still another day. We'll be right back.

Schlimmer aber sind die Tobenden. Es ist mir schon das ein oder andere Mal passiert, dass ich nicht richtig getroffen habe und dann musste ich die Tobenden richtiggehend auf dem Schafott-Podium zerhackstücken, was natürlich an der Berufsehre kratzt und dem Ansehen auch irgendwie schadet. Also da haben wir einen O-Ton, wir hören ihn, Kollegin Stolt, also gibt es den O-Ton, also gibt es uns oder gab es uns? Also ich glaube, das besagt jetzt erstmal noch gar nichts. Ich würde jetzt erstmal fragen, oder meine einzige Erklärung ist, dass das kein O-Ton von Radio 100 ist. Ja. Also das wurde ja jetzt auch nicht klar. Wann wurde denn überhaupt aufgenommen? Ich weiß es nicht. 1793. Also ich kann nur sagen, was wir für Probleme gerade haben, aber deswegen scheint mir das jetzt fast wahrscheinlicher. Ja, und ich meine, die Stimme eines Mannes gekannt zu haben, den wir heute, glaube ich, sehr vermissen, das ist Volker Gunzke. Ja. Ja. Volker, das kann ich jetzt nicht erklären. Ja, Volker ist, uns stockt allen ein bisschen der Atem, mir auch. Volker Gunzke, der, ich glaube, die letzten zwei Jahre vor allen Dingen der Motor vom Kunstrausch war, wenn es den Kunstrausch gegeben hat. Volker ist letztes Jahr gestorben. Im Mai, nach einer langen Krankheit. Und er war sehr tapfer und hat, glaube ich, 7 Jahre dagegen angekämpft. Und er war mein Freund. Und seine Stimme zu hören, ja, ist vielleicht doch ein Echtheitssiegel in einer gewissen Weise. Ja. Er hat sich zu seiner Verabschiedung hat er sich ein Lied gewünscht, ein einziges Lied. Und das spielen wir jetzt einfach. Und wenn Volker uns heute hört, ich weiß nicht, wo er ist, ich hoffe, er kann uns hören und er hat seinen Spaß an dieser Sendung. Für dich, Volker. I was a highwayman, along the coach roads I did ride, with sword and pistol by my side. Many a young maid lost her baubles to my trade. Many a soldier shed his lifeblood on my blade. The bastards hung me in the spring of 25, but I am still alive. Hörst du uns? I was a sailor, I was born upon the tide. With the sea I did abide. I sailed a schooner around the Horn of Mexico. I went aloft to furl the mainsail in a blow. And when the yards broke off, they said that I got killed. But I'm living still. I was a dam builder across a river deep and wide, where steel and water did collide. A place called Boulder on the Wild Colorado. I slipped and fell into the wet concrete below. They buried me in that gray tomb that knows no sound. But I'm still around. I'll always be around, around, and around, and around, and around. I fly a starship across the universe divide. And when I reach the other side, I'll find a place to rest my spirit if I can. Perhaps I may become a highwayman again. Or I may simply be a single drop of rain. But I will remain. And I'll be back again and again and again. Radio 100. Vor 30 Jahren wurden wir gegründet. Manche behaupten ja auch, wir würden gar nicht gegründet. Also stellt es sich jedenfalls im Laufe dieser Sendung immer mehr heraus. Und ich glaube, es gibt vielleicht eine letzte Möglichkeit, um herauszufinden, ob es uns gegeben hat oder nicht. Und das ist, wenn uns jemand gehört hat. Und wenn uns jemand gehört hat, hat es uns auch gegeben. Ist jetzt wäre meine einfache Schlussfolgerung. Ich frage mal die Kollegin hier, ob sie da zustimmen. Ja. Und deshalb haben wir jemanden rausgeschickt, nämlich Carsten van Rissen, unseren Außenreporter, und wir hoffen, dass er jemanden gefunden hat. Der Reporter. Hallo Carsten, du stehst immer noch am Winterfeldplatz. Volker? Ja. Ich kann dich hören. Also ja. Volker, ich stehe jetzt hier am ehemaligen Sendegebäude von Radio 100 in der okay. Potsdamer Straße 131. Ja. Und eigentlich, so waren meine Informationen aus halbverlässlichen Quellen, sollte hier jetzt eine Pro-Radio 100 Gedenkdemo stattfinden. Okay. Und? Es ist aber nichts los, das ist okay. das Problem. Also ich stehe hier an der Bushalte jetzt direkt ja. und ja. es herrscht normaler Verkehr. Ich sehe keine Polizei. Ich bin ziemlich enttäuscht. Also ja. lediglich ein Restaurant direkt im Gebäude. Ja. Ist verbarrikadiert. Was soll ich jetzt machen? Es ist eine Katastrophe. Ach ja, übrigens, hier, wenigstens das hat man hier einen, ich glaube, es ist ein Stelen-Stolperstein, der an alte Zeiten erinnern soll. Da stehe ich jetzt vor und da kann man auch draufdrücken. Ja. Ja, in verschiedenen Sprachen sich informieren. Das mache ich jetzt mal. Achtung. Ja. So, ich drücke auf Deutsch. Mhm. Passiert nichts. Ja. Ich drücke auf Englisch, da passiert nichts. Italienisch geht auch nicht. Okay. Ja. Also ist das Sabotage jetzt? Oder? Das ist eine Erinnerungsstele, die vor dem Haus steht, wo Radio 100 war, richtig? Ja. Und da kommt nichts raus? Da kommt nichts raus, der ist kaputt. Das ist wie bei der BVG wenn man, oder bei der Deutschen Eisenbahn. Wenn man da was ziehen will an ja. den Automaten, dann geht es nicht. Und das dieser Automat soll auch eigentlich mit einem sprechen oder zumindest Informationen ausspucken. Das tut er nicht. Aber vielleicht frage ich jetzt mal jemanden, ob vielleicht doch noch eine Demonstration... Entschuldigung, wo sind denn die ganzen Demonstranten hin? Was? Demonstranten. Heute ist eine Demo hier angesagt. Pro Radio 100. Weiß nicht genau. Nicht genau? Sind die vielleicht woanders heute? Oder? Ich weiß nicht. Ich habe keine Ahnung. Okay, ich habe auch keine Ahnung. Ah, da kommt noch eine junge Frau. Entschuldigung, findet hier gleich noch die Pro 100, Radio 100 Demo statt? Keine Ahnung. Sind Sie hier, wohnen Sie hier direkt? Nee, ich wohne hier hinten weiter. Sie wohnen hinten weiter. Keine Informationen? Habe ich noch nichts, keine Nachrichten gehört heute, gar nichts. Tut mir leid. Ja, das tut mir auch leid. Dankeschön. Ja, Volker, was soll ich machen? Ich bin ziemlich verzweifelt. Ja, ich meine, ich frage nochmal die Kollegin Kerstin Stolt. Also, dass es da nichts rauskommt aus der Stele, scheint ja deine Theorie zu bestätigen. Ja, das ist meine Rede. Ja. Ich glaube, momentan läuft gar nichts. Momentan läuft gar nichts. Ja, Carsten, wir danken dir und wünschen dir... Bitte? Wir danken dir für deinen Einsatz ja, heute. Ich, ja, ich danke euch auch ja. und ich fahr jetzt heim. Ja. Das ist eine Scheiße hier. Genau. Hallo? Ja. Hallo? Ja. Das war Carsten van Rissen. Wir wünschen Ihnen schöne nächste 26 Jahre und hoffen, dass wir ihn vielleicht früher einmal noch sehen werden. Nobody's fool. This heart has never been broken. I kept my eyes wide open every time she said she loved me. Nobody's clown. No, I never joined that circus. Yeah, I played it cool, and I'm nobody's fool. Toy. No, I wasn't made to play with. Just love 'em, leave 'em. That's my game, and I got to remain. Nobody's bread and butter. Yeah, I played it cool, and I'm nobody's fool. Der Kunstrausch auf Radio 100. Unsere Sendung nähert sich langsam ihrem Ende und dann werden wir wahrscheinlich für die nächsten 26 Jahre wieder schweigen. Aber wir haben noch einen Studiogast. Sie sitzt neben mir, nennen wir sie NN. Sie will ihren Wahrnamen nicht sagen. Hallo NN. Hallo. Hallo. Du hast einen Bestseller geschrieben. Du warst wochenlang auf der Bestsellerliste des Spiegel und der Titel des Buches, der wird auch vielen unserer Hörerinnen und Hörer geläufig sein, nämlich Die Maschine. Und der Untertitel ist Wie Journalisten missbraucht werden. Richtig, du hast, richtig. Richtig? Ja. Richtig. Ja. Du hast auch eine Webseite, behindthemachine.com, richtig? Ja. Ja, .com, naja, nein, das ist TO. Ne? TO, okay. Und eine Facebook-Gruppe The Machine. Wie viele Follower hast du im Moment? Das möchte ich jetzt hier nicht sagen. Okay. Ich möchte jetzt hier mit diesem Ausbreiten von Hintergründen vorsichtig sein. Okay, gut. Du behauptest, du warst bei Radio 100. Ich war bei Radio 100, definitiv. Ja. Darüber habe ich mein Buch geschrieben. Das ist die Quelle, ja, aus der ich geschöpft habe, weil man so ein trübes Gewässer eine Quelle nennen kann. Ja. Also Radio 100, ein trübes Wasser, sagst du? Sehr, sehr, sehr trübes Wasser, okay. Ja. Und also das Problem ist einfach natürlich gewesen, Radio 100 war... Es hat existiert in gewisser Weise und hat natürlich auch nicht existiert, weil allein die Zustände dort. Mhm. Ja, also es gab sogenannte Pläne, also alle versammeln sich und reden und die Themen waren so absurd, dass eigentlich kein Mensch darüber reden kann. Ja. Das ging nur darum, die Leute in einem Raum zusammenzukriegen, ja, um sie besser steuern zu können. Ja. Dann gab es ständig diese Anrufe, von, also die hatten wir jetzt ja auch wieder, diese Anrufe, wo man nicht weiß woher, aber alle taten so, als wären das ganz normale Anrufe. Dann gab es fehlende Bänder, die aber trotzdem abgespielt wurden. Dann gab es auch rückwärts abgespielte Bänder, die wurden einfach gesendet rückwärts, okay, so dass kein Mensch eigentlich verstehen konnte, was da läuft, aber es hat natürlich, es war einfach, es waren ganz, ganz viele verschiedene subtile Steuerungssysteme. Okay, wenn du jetzt von Steuerungssystemen sprichst, ich habe das jetzt so ehrlich gesagt nicht erlebt in meiner Radio 100 Zeit, aber wir wollen uns ja jetzt nicht drüber streiten. Ja, ja, aber da müssen wir drüber streiten, weil das ist der Punkt. Das ist, der Punkt, weil alle sagen, wir sitzen auch hier alle so und tun so, wir waren dabei. Und, aber natürlich ist das Problem, dass alle ferngesteuert wurden, aber das nicht wussten und das auch nicht wahrhaben wollten. Also muss ich jetzt auch mal in die Runde sagen. Okay. Ja, Journalisten sind nun mal narzisstische Leute, die das immer stimmt. wollen, dass ihnen alle zuhören und wollen natürlich nicht wahrhaben, dass hinter ihnen ganz andere Leute die Strippen ziehen, dass diese tollen Narzissten in Wirklichkeit einfach Marionetten sind. Ja. Okay, also du sagst jetzt, die Kolleginnen und ich, die wir hier sitzen, jetzt der Kollege Harald Asel ist jetzt auch da, Kirsten Twellbeck ist da, Kerstin Stolt ist da, Sabine Warmann ist da, Anke Lewicke ist da, ich bin hier, wir sind Marionetten. Ja, das ist, tut mir leid, dass ich das so offen sagen muss, aber ich meine, ich nehme an, ihr habt ja auch alle mein Buch gelesen und da steht es ja auch drin. Ja. Also da steht es ja genau drin, dass auch all diese intelligenten Leute, die Radio 100 gemacht haben und die jetzt, das wurde jetzt ja verschwiegen, die jetzt überall in den Medien, in dieser Republik in Schlüsselpositionen sitzen. Ja. Ja? Ganz oben in den Radiostationen, in den Fernsehstationen, in den Medien. Ich weiß ja nicht, was da im Internet noch so alles läuft. Ich habe dann aufgehört zu recherchieren, weil es einfach die Menge des Materials einfach zu viel wurde. Ja? Ja. Aber diese Leute sind aus Radio 100 sozusagen wie aus einer Knospe rausgebrochen und haben sich überall hin in die Medienlandschaft verstreut. Diese ferngesteuerten Leute, ihr alle in gewisser Weise und ihr macht ja da weiter. Ja, aber erstens, wenn wir ferngesteuert werden, von wem? Das ist ja das Problem. Also ich meine, wenn man so ferngesteuert ist, kann man das ja nicht wissen. Ja. Das ist genau der Punkt. Ich meine, diese naiven Erklärungen von wegen, es ist der Geheimdienst. Ja? Mhm. Es ist lächerlich. Die Geheimdienste sind ja selber ferngesteuert. Ja? Okay. Also es klingt ein bisschen irre. Drogenexperimente. Ja, natürlich. Ein bisschen das, irre. Ja, das, weil die Wahrheit natürlich immer irre klingt. Ja. Das, am Ende ist es wahnsinnig. Das ist immer so, wenn man lang genug nachfragt und nachdenkt und nach den Ursachen forscht und in diesen trüben Gewässern fischt und sich anbildet, das wäre eine Quelle. Am Ende landet man da, dass man feststellt, man weiß nicht, wo es herkommt, aber es ist stark. Und warum hat es dann aufgehört? Also wenn es so eine Quelle war, warum ist dann Radio 100, warum hat es aufgehört zu senden? Na, ich schreibe in meinem Buch auch nur das Prinzip Samenkapsel. Okay. Ne? Also das Ding war reif, man hat diese ganzen Pläne gehabt, man hat die Leute mit diesen ganzen Steuerungsmechanismen fertig gemacht, reif gemacht, eingespurt und am Ende waren sie soweit und dann platzt die Samenkapsel, man löst dieses Radio aus, auf und die Leute verteilen sich überall hin und da sitzen sie jetzt. Da sitzen sie jetzt. Ich kann ja mal die Kollegin, ist das für euch nachvollziehbar? Ihr seid ja hier, ihr sitzt ja hier, ist das? Eine von vielen Theorien, ja. Okay. Ja. Entschuldigung. Wurde das gehört? Ja. Aber machst du irgendwas anderes? Naja, ich mache Netzwerktechnik. Ja. Also das Netzwerk. Also wir lassen das jetzt mal einfach so stehen. Wir lassen das einfach mal so stehen, liebe NN. Radio 100, der Kunstrausch. Wir nähern uns jetzt wirklich dem Ende. Wir brauchen jetzt nur noch ein Ergebnis dieser drei Stunden, die hinter uns liegen. Und es waren ja sehr vollgepackte drei Stunden mit vielen Theorien darüber, was war Radio 100, warum hat es Radio 100 gegeben und wieso fand es ein so schnelles Ende nach 4 Jahren, obwohl einige Leute auch sagen, es ist überhaupt ein Wunder, dass es das 4 Jahre gegeben haben. Ich glaube, um zu überprüfen, was jetzt wahr ist oder nicht wahr ist in den letzten 3 Stunden, was wahr war, was nicht wahr war, gibt es, glaube ich, nur eine Demokratie. Und ich bin froh, dass jetzt nochmal alle Kolleginnen und auch der Kollege Asel nochmal hierher gekommen sind, um mit mir gemeinsam zu bestimmen, was war wahr, was war falsch. Und die Methode, um wahr und falsch auseinanderzuhalten, die Methode heißt Demokratie. Okay? Und ich bitte jetzt einfach um euer Handzeichen für folgende 4 Alternativen. Ja? Die sich im Laufe der letzten 3 Stunden herausgestellt haben. A. Es hat Radio 100 gegeben, Radio 100 war grandios, hatte Massen an Hörer und Radio 100 gibt es immer noch. Der beste Beweis ist diese Sendung, euer Handzeichen. Ich danke euch. B. Es hat Radio 100 gegeben, aber Radio 100 war innerlich zerstritten, konnte keine vernünftige Horde bilden. Seine Mitarbeiter hatten ein Sozialverhalten, das noch hinter den der Paviane zurückfiel. Daran ist der Laden zerbrochen. Euer Handzeichen. Ich danke euch. C. Es hat Radio 100 nie gegeben. Wir bilden uns das nur ein und auch diese Sendung ist nur ein Traum. Euer Handzeichen. Okay. D. Radio 100 war eine gigantische Verschwörung, von der nicht einmal der Urheber der Verschwörung weiß. So geheim ist diese Verschwörung. Euer Handzeichen bitte. Danke. Ich glaube, damit steht das Ergebnis fest und es ist groß, das Ergebnis. Es ist atemberaubend und wir können stolz auf uns sein. Ja, weil wir haben es geschafft, das Geheimnis von Radio 100 und seinem Ende zu lüften. Ich danke Ihnen, liebe Damen und Herren, für das Zuhören. Machen Sie es gut, passen Sie auf sich auf. Die nächsten 30 Jahre werden hart werden. Und weil es so schön ist, noch einmal das hier. Auf Wiederhören. There's kerosene around.